Leider sollte meine so ergötzliche wie ertragreiche Lehrzeit bei Dottore Ambrosius nach einem Jahr zu Ende gehen. Die Praxen der neapolitanischen Stadtphysici hatten sich nämlich merklich geleert. Infolge des großen Zulaufs von Patienten, die mehr der Kunst des gewitzten Vagantenarztes trauten, denn den rabiaten Purgiermitteln der sesshaften Ärzte, die schon manchen ins Grab gebracht. Letztere aber, vom Konkurrenzneid getrieben, ruhten nicht, bis sie bei Hofe eine höchst offizielle Verordnung wieder den fahrenden Kurpfuscher durchgesetzt hatten. So musste denn Ambrosius nolens volens die Segel streichen. Gerne wäre ich bei ihm und seiner Truppe geblieben, doch waren ähnliche Verbote auch schon in Rom, Venedig, Genua und anderen Städten ergangen, so dass er sich genötigt sah, seine ganze Kompanie aufzulösen. Mit feuchten Augen zog mich der Meister am Tage des Abschiedes an die Brust. Hast einiges bei mir gelernt. Nicht wahr, Giuseppe? Hast ja auch ein bärig Talent zum Arzt. Und den Schalkeblut. Ach, sei nur getrost. Wirst deinen Weg schon machen in diesem irdischen Jammertal. Es sollten jedoch noch etliche Jahre vergehen, bis ich als Graf Cagliostro über das nötige Renommee, die nötige Erfahrung und Ausstattung verfügte, um selbst als erfolgreicher Heilkünstler auftreten zu können. Über seinen Schreibtisch gebeugt, studierte Zelada die Berichte der vatikanischen Informanten, die Cagliostros betrügerisches Treiben auf dem französischen Schauplatz seit langem beobachtet hatten. Strasburgo, 5. September 1781. An das heilige Offizium zu Rom. Für das verspätete Eingehen dieses Rapports. Für das verspätete Eingehen dieses Rapports bitte ich untertänigst um Nachsicht. Doch besagter Graf Cagliostro, den seine Eminenz, Kardinal von Zelada, meiner gewissenhaften Beobachtung empfohlen, genießt in hiesiger Stadt, Gott sei's geklagt, eine solche Zelebrität, ist zudem von einer solch malefizischen Gerissenheit, dass eine wirksame Observation sich als höchst diffizil erweiset. Durch seine verblüffenden Heilungen macht der Graf immer neue Proselyten. Das Haus der Jungfrau zu Straßburg, wo er gewöhnlich ordiniert, wird von so vielen Kranken belagert, dass sogar ein Polizeidienst eingerichtet werden musste. Die hiesigen Medici sind denn auch aufs Äußerste erbittert gegen diesen hergelaufenen Ausländer, der ihnen die Patienten wegnimmt, obschon er keinen Ausweis seiner ärztlichen Ausbildung und keine Approbation vorweisen kann. Kürzlich jedoch hat eine Begebenheit für großen Wirbel gesorgt und dem Ansehen des Grafen einen schweren Streich versetzt. An verschiedenen Stellen der Stadt wurde folgende Bekanntmachung angeschlagen. Der Graf Cagliostro, Quacksalber auf Malta, wo er im türkischen Gewand auftauchte, Scharlatan in Toulouse und Rennes, Betrüger und Schwindler in Russland, Lügner und Abenteurer in Straßburg, impertinenter Hunsfott in Zabern, überall im gleichen Ruf. Als Urheber dieser Affischen gilt Cagliostros entlassener Arztgehilfe Carlos Sacchi. Dieser behauptet, er habe den Scharlatan in Spanien kennengelernt, wo er unter dem Namen Marquis de Pellegrini seine Schönheitswässerchen an alte Damen verkaufte. Auch habe er den kostbaren Spazierstock des Grafen, in dessen Griff eine Uhr eingebaut ist, als denselben Stock wiedererkannt, den dieser damals in Cadiz einem spanischen Edelmann gestohlen. Indes wurden besagte Affischen von der Polizei wieder entfernt und Sacchi auf Betreiben des Magistrats aus der Stadt gewiesen. Cagliostro aber wusste seine angeschlagene Reputation rasch wiederherzustellen, indem er ein neues Wunder vollbrachte, das seither in aller Munde ist. Bei einem Diner, das Kardinal Rouen der eleganten aristokratischen Gesellschaft Straßburgs gab, passierte dem Oberst Narbonne, dem Tischnachbarn der Gräfin Cagliostro, ein Malheur. Er schüttete ihr eine Saussure über das Kleid. Während sich alle um die Robe der Dame bemühten, erklärte der Oberst mit lauter Stimme: »Was für ein Geschrei um ein Kleid! Ich werde es bezahlen!« Da sagte Cagliostro zu seiner Frau gewandt: »Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen sich nicht neben diesen Grobian setzen.« »Welche Unverschämtheit!« brauste der Oberst auf. »Sie werden mir Satisfaktion geben, mein Herr.« Am nächsten Tag, als er den Grafen im Lustpark wieder traf, bestand der Oberst auf seiner Satisfaktion. Und zwar mit Pistolen. Cagliostro entgegnete ihm: »Monsieur, Eine Kugel kann mir nichts anhaben, da die sieben Engel mich beschützen. Der Oberst höhnte ob seiner Großmäuligkeit und verlangte einen Beweis für diese anmaßende Behauptung. Da händigte ihm Cagliostro seine Pistolen aus, nahm etwa 20 Schritt vom Oberst entfernt Aufstellung und befahl ihm zu schießen. Er möge sein Ziel nur ja nicht verfehlen. Narbonne, die Finger schon am Abzug, zögerte lange. Endlich drückte er ab. Doch zum größten Erstaunen aller Anwesenden fing Cagliostro die Pistolenkugel mit der bloßen Hand auf. Narbonne stand wie vom Donner gerührt. Dann sank er vor dem Magier in die Knie und bat ihn um Verzeihung. Seither gehört er zu seinen glühendsten Verehrern. Wenn ich mir diese Konklusio erlauben darf, Euer Exzellenz, ist diese malefizische Begebenheit, wie auch manch andere, die uns zu Ohren gekommen, denn nicht ein untrügliches Indizium dafür, dass des Grafen Künste höchst verdächtigen Quellen, ja, dem finsteren Reich der schwarzen Magie entstammen? In der Hoffnung, durch diesen Rapport dem heiligen Offizium zu Diensten zu sein, verbleibe ich mit den allerergebensten Grüßen, Ihr untertänigster Diener, Pater Bernardo. Verwundert legte Zelada den Bericht beiseite. Den Lauf einer Pistolenkugel zu lenken und sie mit den bloßen Händen aufzufangen. War dies ein raffinierter Gauklertrick? Oder war hier schwarze Magie im Spiele? Wie dem auch sei, mit seinen mysteriösen Heilungen und Wundern hatte dieser Teufelskerl nicht nur den Medici die Patienten abspenstig, sondern auch der Heiligen Kirche und ihren Heiligen das Monopol fürs Wunderbare streitig gemacht, ja ihr buchstäblich die Klientel gestohlen. Ach, wäre dieser neue Wundertäter nur rechtgläubiger Katholik statt Ketzer und Freimaurer. Er könnte gerade in diesen gottvergessenen Zeiten der Heiligen Kirche vorzügliche Dienste leisten. Wie aber konnte man die europäische Öffentlichkeit von der Notwendigkeit und Berechtigung dieses Inquisitionsverfahrens überzeugen? Gegen einen Mann, der, obschon längst als Betrüger und Hochstapler entlarvt, noch immer eine solch große Verehrung genoss. Darauf gab es nur eine Antwort. Man musste seinen Nimbus systematisch zerstören, und zwar durch die Publikation einer von der Apostolischen Kammer selbst herausgegebenen Biografie des Inquisiten, die aus den Verhörprotokollen und Prozessakten geschöpft worden war. Denn Akten lügen nicht. Tag für Tag betrat ich im Jahre 1768 das Atelier Signor Farinellis an der Piazza de Spagna in Rom, um mein Auge und meine Zeichenkunst an den diversen Modellen zu üben. Genauer, an einem ganz bestimmten Modell. Die schöne, blond gelockte Jungfer mit den reizenden Grübchen in den Mundwinkeln und den marienblauen Augen hatte meine Sinne derart entzündet, dass mir beim Zeichnen oftmals die Hände zitterten. Kein Wunder, dass die junge Bellezza namens Lorenza Feliciani ihr Porträt in dem Geschmiere meiner Blätter kaum wiedererkannte. Obschon ich ihr manche Gefälligkeiten erwies, hatte sie jedoch nur Augen für Meister Farinelli. Wie beneidete ich ihn um das Lächeln, das sie ihm schenkte, und um das verliebte Gekicher, das er ihr zu entlocken wusste. Wieder einmal haderte ich mit Mutter Natur, die mich zwar mit mannigfachen Talenten, nur nicht mit einer gefälligen Physis gesegnet hatte. Wie sollte ein zu kurz geratener Adam wie ich mit diesem römischen Bo, der zudem noch ein angesehener Kunstmaler war, auch konkurrieren können? Es war zum Verzweifeln. Im Tausch gegen die Wohlgestalt eines Adonis hätte ich dem Teufel sogar meine Seele verschrieben. Leider machte er mir kein Angebot. Dabei verdiente Farinelli solch ein liebreizendes Wesen, das die Tochter eines römischen Webers und Bandwirkers war, mitnichten. Vor mir brüstete er sich damit, schon etliche seiner Modelle zu Fall gebracht zu haben. Die Vorstellung, dieser abgefeimte Don Juan würde bald auch das Mädchen meiner Träume zu Fall bringen, machte mich rasend. So spülte ich denn in den lauen Sommernächten meinen Liebeskummer mit billigem Fusel hinunter. Bis mir eines Tages das Werk eines römischen Klassikers in die Hände fiel. Ovids Liebeskunst. Seine Conclusio: Wenn ein Mann eine junge Schöne erobern will, die ihm wenig zugänglich ist, solle er nicht weiter um sie werben, sondern ihrer Freundin den Hof machen. Auf diesem Umweg werde er auch für seine Angebetete interessant. Ihrer Freundin den Hof machen. Warum sollte ich dieses Rezept nicht einmal ausprobieren? Wenn ich jetzt das Atelier betrat, ging ich an Lorenza vorbei, als sei sie für mich Luft, und begrüßte mit umso größerem Überschwang ihre schwarzhaarige und kleinwüchsige Freundin Violetta. Sie war zwar nicht gerade mein Fall, doch stand sie mir gerne Modell und war auch für meine Avancen empfänglich. Nicht lange, und Ovids Rezeptur zeigte erste Früchte. Bald schon bemerkte ich mit Genugtuung, wie Lorenzas Blicke heimlich zu mir herüberwanderten. Indes hütete ich mich davor, sie zu erwidern. Allerdings sah ich mich zu einem weiteren Schritt ermutigt. Ich musste, koste es, was es wolle, den falschen Nimbus dieses eingebildeten Stutzers Farinelli zerstören, in den sie sich verguckt hatte. Schon bald bot sich hierzu Gelegenheit. Der Meister suchte gerade für ein neues Werk ein neues Modell. Natürlich musste es wieder eine blutjunge Schöne sein. Ich war mir sicher, dass er ihr ebenso viel Honig ins Ohr blasen würde, wie er es bei Lorenza getan. Es war nicht schwer zu erfahren, zu welcher Stunde er die neue zu empfangen gedachte. So sagte ich Violetta, sie solle ihrer Freundin ausrichten, der Meister benötige sie just an dem nämlichen Tage für eine weitere Sitzung. Als Lorenza zur besagten Stunde die Stufen des Ateliers hinaufstieg, erwartete ich sie bereits vor der Tür. »Scusi, Signorina, aber ich fürchte, Sie sind umsonst gekommen. Der Meister hat nämlich ein neues Modell.« »Ein neues Modell? Aber ich dachte, dass...« »Wenn Sie sich selbst überzeugen wollen...« Ich legte den Finger auf meinen Mund und bat sie, mir leise zu folgen. Wir betraten auf den Zehenspitzen den Vorflur. Da die Tür zum Atelier angelehnt war, konnte man jedes Wort des Malers verstehen. Wie aber verfärbte sich Lorenzas Gesicht, als sie aus seinem Munde die wohlbekannten Schmeicheleien vernahm. Wortlos wandte sie sich um und rannte die Treppe hinunter. Am nächsten Tag erklärte sie dem Maler im frostigen Tone, dass sie ihm nicht weiter Modell stehen wolle, und verlangte die 3 Scudi, die er ihr noch schuldig geblieben. Farinelli herrschte sie an und gebrauchte die unflätigsten Ausdrücke. Da legte ich den Zeichenblock aus der Hand, stand auf und sagte in bestimmtem Tone: »Gib ihr das Geld, und zwar sofort!« »Ich denke nicht daran«, wütete er. Da traf ihn meine Faust mitten ins Gesicht. Er ging zu Boden. Entgeistert starrte er mich an, dann wischte er sich das Blut von der Nase. Ruhig zog ich meine Geldbörse, gab Lorenza die 3 Scudi und sagte: »Auch die Heiligen müssen zuweilen ihre Fäuste gebrauchen, erst recht wir unheiligen Adams Söhne. Und jetzt, Madonna, gehen Sie lieber, bevor Signor Farinelli die seinigen gebraucht.« Tage später begegnete ich ihr zufällig in Trastevere wieder. Von Violetta wusste ich, dass sie eine neue Stelle als Dienstmagd suchte. Ich trat auf sie zu und fragte sie, ob ich sie ein Stück begleiten dürfe. Sie nickte und lächelte verlegen. Als eine leichte Brise meine Stirnlocken hob, bemerkte sie die blauen Flecken über meinem Auge. »Hat Ihnen das Farinelli?« »Nun, im Gegenzuge brachte ich ihm auch ein paar schöne Stigmen bei.« »Außer meinem Bruder Gaetano hat sich noch nie ein Mann für mich geschlagen.« Ich fragte sie, ob sie schon eine neue Stelle gefunden habe. Sie schüttelte den Kopf. Die Häuser und Wirtshäuser des ganzen Viertels habe sie abgeklappert, aber es sei wie verhext. Entweder seien die Stellen für Dienstmägde schon besetzt, oder der Verdienst sei so gering, dass es kaum lohne, dafür zu arbeiten. Das war meine Chance. »Ich könnte Ihnen vielleicht helfen. Ich bin mit Baron de Breteuil, dem maltesischen Gesandten in Rom, gut bekannt. Und er sucht gerade für Donna Olivia, seine Maitresse, ein Kammermädchen.« »Aber ich habe noch nie als Kammermädchen gearbeitet.« »Keine Bange, das lernt sich rasch. Gewiss, hin und wieder werden Sie auch die Launen und Kapriolen Ihrer Herrin ertragen müssen. Aber dafür verdienen Sie auch ein Vielfaches dessen, was Sie als Dienstmagd und Wäscherin bekommen. Wenn Sie wollen, führe ich Sie gleich morgen hin und stelle Sie vor. Dank meiner Fürsprache bekam sie die Stelle als Kammermädchen bei Donna Olivia. Ihre Freude war groß, nicht minder ihre Dankbarkeit gegen mich. Doch hütete ich mich, bei ihr den Eindruck zu erwecken, dass ich dafür irgendwelche Gefälligkeiten von ihr erwartete. Ich benahm mich ihr gegenüber vielmehr ganz wie ein Kavalier und väterlicher Freund, der, ganz zufällig, immer öfter ihre Nähe suchte. Eines Abends dann, als ich sie wieder einmal nach Hause begleitete, zog ich ein versiegeltes Briefchen aus der Tasche und drückte es ihr in die Hand. »Sie haben gewiss schon gehört, Madonna.« Ich nannte sie gerne Madonna, wobei ich das aufquellende O stets ein wenig überdehnte und in gehörige Schwingung versetzte. »Dass ich ein Zauberer bin, Verkehr mit den Geistern pflege und mich auch auf die Astrologie verstehe. Ich habe mir daher erlaubt, Ihr Horoskop und Ihr Liebesorakel zu befragen. In diesem versiegelten Briefchen finden Sie den Weg beschrieben, den Sie am Tag des heiligen Andreas selbst gehen müssen, um das Orakel zu erkunden. Wappnen Sie sich also mit Mut und folgen Sie getreulich seinen Anweisungen. Bevor der Tag sich neigt, werden Sie, so Sie die Prüfungen bestehen, dem Mann Ihres Lebens begegnen.« Sie blickte mich verdutzt an, nahm das Briefchen jedoch entgegen und versprach, es erst am vereinbarten Tag zu öffnen. Ein gutes Zeichen. Denn bei der Laufbahn, die mir vorschwebte, genügte es nicht, dass die zukünftige Frau an meiner Seite eine Beletzer war. Sie musste auch über eine gehörige Portion Courage und Abenteuerlust verfügen. Ich weiß nicht, wer von uns beiden aufgeregter war, als der Tag des heiligen Andreas endlich anbrach. Denn mein ausgefeiltes Liebesorakel lotste meine Angebetete unter Zuhilfenahme weiterer versteckter Briefchen und bezahlter Boten quer durch die Stadt, gar mitten durchs Judenviertel, was Lorenza, wie ich aus der Ferne beobachten konnte, einige Überwindung abverlangte. Doch mit der Schnitzeljagd allein war es nicht getan. Ich ließ sie außerdem Rätsel lösen oder hieß sie beispielsweise, völlig Unbekannten zu vertrauen, die ihr die nächste Station auf ihrem Wege beschrieben. Und wahrhaftig, meine Madonna erfüllte ihre Aufgabe mit Bravour, getrieben von der unbändigen Neugierde, wer sich wohl am Ende als der Mann ihrer Träume herausstellen würde. Für das Rendezvous mit jenem mirakulösen Adam hatte ich den Ponte d'Angelico gewählt, den Lorenza nach Abschluss aller Aufträge am Ende des Tages schließlich erreichte. Mit suchendem Blick ging sie von einer Engelsstatue zur anderen. Dann lehnte sie sich, nur ein paar Schritte von einem Bettler mit Schlapphut entfernt, an das Brückengeländer und musterte die von beiden Seiten kommenden Männer. Doch keiner grüßte, hielt an oder ließ erkennen, dass er sie erwartete. Sie wurde immer nervöser. War sie zu spät gekommen und hatte den Mann ihres Lebens verpasst? Schließlich fasste sie sich ein Herz und fragte den neben ihr hockenden Bettler, ob er einen wartenden Herrn bemerkt habe. Sie sei nämlich mit ihm verabredet. Der Bettler kehrte ihr sein Gesicht zu. »Wie sollte ich, junge Frau? Doch wenn Sie so gütig sind, einem armen Blinden ein Almosen zu geben...« Sie kramte ihre letzten Soldi zusammen und warf sie in seine Büchse. »Gott wird es Ihnen danken, Sie haben ein gutes Herz, Madonna.« Sie stutzte. Hatte sie sich da eben verhört? Nur einer sprach das »Madonna« so aus wie dieser Bettler. Sie beugte sich zu ihm herab und riss ihm mit einem Ruck die Binde von den Augen. »Giuseppe!« »Nichts ist, wie es scheint, Madonna«, sagte ich und strich ihr sanft mit den Fingern über die Lippen. Sie fiel mir um den Hals und ich drückte und küsste sie, wie wohl noch nie auf dem Ponte d'Angelico zwei Liebende sich geküsst und erkannt haben. Wir heirateten am 20. April 1768. Es wurde ein rauschendes Hochzeitsfest, das 3 Tage lang dauerte. Die Hochzeitstafel fand im Freien auf der Piazza der Santissima Trinità de Pellegrini unter den Augen der an allen Fenstern hängenden Hospizinsassen statt. An langen, mit weißen Damasttüchern überzogenen Holztischen saßen die Brauteltern, die zahllosen Angehörigen der Familie sowie der Baron de Breteuil mit Donna Olivia und der Marchese Aliata, mit dem mich seit kurzem ein sehr lukratives Geschäft verband. Mein Geschenk für die Braut war eine echte Kostbarkeit und zugleich ein Unterpfand meines Versprechens, ihr die Welt zu zeigen. Eine exquisite Reiseapotheke in einem Köfferchen aus echtem Safianleder. Nach unserer Hochzeit bezogen wir eine komfortable Wohnung in einer Pension an der Piazza di Spagna. Lorenza hatte es nun nicht mehr nötig, in fremden Diensten zu stehen und gab ihre Stelle als Kammermädchen auf. Sorglos genossen wir die Flitterwochen, die gemeinsamen Promenaden, Ausflüge und Theaterbesuche. Wie ich liebte sie das Theatro und gerne ließ sie sich von mir verwöhnen. Freilich, hin und wieder trübte auch mal ein Wölkchen den Honigmond unserer Ehe. So bereitete mir zuweilen ihre Neugierde argen Verdruss. Nicht nur hatte sie die üble Angewohnheit, ihre Nase in meine Sachen zu stecken, sie wollte auch unbedingt wissen, womit ich eigentlich mein Geld verdiene. Überhaupt war sie der Meinung, ein Mann dürfe vor seinem Weibe keine Geheimnisse haben. Sag mir, Giuseppe, wie bringst du es nur zu Wege, in wenigen Minuten ein altes Gemälde zu kopieren, was den geschicktesten Zeichenmeister mehrere Tage kosten würde? Was sind das für Geister, die dir dabei behilflich sind? Sei nicht so naseweiß. Einem Weib ist der Verkehr mit den Geistern verwehrt. Und warum? Warum? Weil es eben so ist. Es heißt ja auch Il Santo Spirito und nicht La Santa Spirita. Eines Mittags jedoch, als ich zurück in die Pension kam, empfing sie mich mit wissender Miene. Ich wusste gar nicht, dass die Geister, die dir beim Zeichnen und Kopieren zu Diensten sind, einen so weiten Weg haben. Sie müssen erst von London über den Kanal fliegen, dann über das Festland und die Alpen, bis sie in Rom ankommen. Übrigens müssen sie weiblicher Natur sein, denn es heißt La Machina und nicht Il Machino. Hast du wieder in meinen Sachen geschnüffelt? Sofort ging ich zum Schrank und öffnete die unterste Lade. Der Koffer war unverschlossen, ich hatte vergessen, den Schlüssel abzuziehen. Sie hatte sie also entdeckt, meine ingeniöse Maschine, mittels derer ich einen alten Stich binnen weniger Minuten so reproduzieren konnte, dass er wie ein Original aussah. Ein britischer Handelsmann, der auf Durchreise war, hatte mir die Kopiermaschine für wenig Geld überlassen, weil sie defekt war. In mühevoller Arbeit war es mir gelungen, sie wieder instand zu setzen. Ich hütete sie wie meinen Augapfel, verdankte ich doch ihrem wunderbaren Mechanismus, meinen Nimbus, der schnellste und perfekteste Kopist alter Meister zu sein, der in ganz Rom zu finden war. Ich machte meiner Frau eine Szene, die sich gewaschen hat. Merk dir ein für allemal, du hast weder in meinem Koffer noch in meinen Papieren zu schnüffeln. Und wehe, du erzählst irgendeinem etwas von dieser Maschine. Zelada saß an dem kleinen Rosenholztischchen und studierte den römischen Anzeiger. Die neuesten Nachrichten aus Frankreich waren schockierend. Am 14. Juli 1790 ist das riesige Gefängnis im Faubourg Saint-Antoine unter den Schlägen der Piken gefallen. Der Pariser Pöbel tanzt auf den Trümmern. Der Fall der Bastille zieht die Kapitulation des Königs nach sich, der de facto ein Gefangener der Nationalversammlung ist. Indessen werden im ganzen Lande weiter die Kirchen und Klöster geplündert. Viele katholische Prälaten und Bischöfe sind bereits emigriert. Der Heilige Vater hat alle Rechtgläubigen zu öffentlichen Fürbitten für das Wohl der bedrohten französischen Königsfamilie und zum Schutze der Heiligen Kirche aufgerufen. Nun war genau das eingetreten, was Cagliostro vor 4 Jahren in seinem berühmten Brief an die französische Nation prophezeit hatte: den Abriss der Bastille, die Demütigung des Königs und die Abschaffung des Klerus. Woher hat dieser Erzketzer nur seine stupende Gabe des Voraussehens? Mit Beklemmung dachte der Kardinal an die letzte Prophezeiung des Taumaturgen. Pius VI. Werde der letzte Papst sein und der Kirchenstaat aufgelöst werden. Welch ein Albtraum sollte sich auch diese Prophezeiung erfüllen. Er überflog noch einmal das Protokoll des letzten Verhörs. Obschon seine Mitarbeiter den Inquisiten über 4 Stunden lang nach Strich und Faden katechisiert hatten, war es nicht gelungen, ihn in die Enge zu treiben. Glaubt man den Berichten, hat er 5-mal hintereinander die Ziehung der Zahlen der Londoner Staatslotterie richtig vorhergesagt. Hat er den Sturm auf die Bastille und die Einberufung der Generalstände vorausgesagt. Wer hat ihm solches Wissen offenbart, respektive eingeflüstert? Ich schreibe es einem besonderen Beistand zu, mit dem Gott mich zu begünstigen geruht hat. Alle meine Vorhersagen rühren von einer höheren Eingebung her. Will er uns etwa weismachen, Gott würde ihm solche Eingebungen gewähren? Gott gewährt seinen geistlichen Beistand und seine Erscheinungen, wem er will, auch den größten Sündern. Unterstehe er sich. Seine Eingebungen entstammen ganz anderen Quellen, wie schon seine magischen Requisiten und seine kabbalistischen Beschwörungsformeln. Woher hat er seine Kenntnisse der Kabbala? Ich habe die kabbalistische Wissenschaft und das Systema Sephiroticum auf Malta studiert. Das Systema Sephiroticum erlaubt dem Eingeweihten nur, die 10 Attribute der Gottheit zu erkennen, nicht aber die Vorhersage des Zukünftigen. Solches Wissen ist nur mit Hilfe schwarzmagischer Künste zu gewinnen, deren Ausübung jedem Christen bei schwerster Strafe untersagt ist. Wann und wo ist er den Bund mit dem Teufel eingegangen? Meine Bekanntschaft mit dem Teufel beschränkt sich auf den Teufelstanz meiner sizilianischen Landsleute während des Karnevals. Er glaubt wohl, er könne das heilige Offizium zum Narren halten. Doch verlass er sich drauf. Wir werden den Teufel schon noch aus ihm herauskitzeln. So oder so. Der Kardinal seufzte, legte das Protokoll zur Seite und griff wieder zu der Mappe mit den Memoiren Cagliostros. Anfang September. Die ersten Herbstnebel hatten sich gerade über die ewige Stadt gelegt. Du wolltest doch immer die Welt kennenlernen. Nun, jetzt ist es soweit. Wir gehen auf Hochzeitsreise, Madonna, nach Venedig. Nach Venedig? Dann werden wir in einer Gondel über den Canal Grande fahren? Du sagst es. Morgen brechen wir auf. Der Marchese Aliata wird uns begleiten. Wir verließen Rom bei nassem und nebligem Wetter. Ich hatte eine offene, 2-spännige Kutsche gemietet, die gerade Platz genug für 6 Personen bot. Für Lorenza und mich, den Marchese Aliata, der wie ich die Uniform eines preußischen Obristen trug, seine Frau und seine beiden Buben. Die Reise gestaltete sich entsetzlich. Die Wege waren wegen des Regens aufgeweicht und kotig, die einfachen Unterkünfte selten sauber, und an jedem Stadttor kassierte man unverschämt hohe Zollgebühren von uns. In Chioggia mussten wir schließlich gar die Route ändern. Ein venezianischer Kaufmann hatte uns dringend von Venedig abgeraten, denn in der Stadt sei eine Seuche ausgebrochen. So wandten wir uns, gezwungenermaßen, landeinwärts nach Bergamo. In der schönen Bergstadt mit ihren alten Gemäuern und ehrwürdigen Bauten wollten wir ein wenig verweilen, um uns von den Strapazen der langen Reise zu erholen. Doch es sollte ganz anders kommen. An einem der nächsten Tage pochte es während der Siesta an die Tür des Zimmers, das Lorenza und ich bezogen hatten. Ohne das Herein abzuwarten, wurde sie aufgerissen und 4 bewaffnete Sbirren stürmten herein. Einer der Männer brüllte: »Sind Sie Giuseppe Balsamo, zuletzt wohnhaft in Rom?« Mir stockte der Atem. Ohne eine Antwort abzuwarten, setzte der Sbirre nach: »Und Sie sind die Frau des Beklagten? Im Namen der Republik Venedig, Sie sind beide verhaftet!« Dann begannen die Männer, unsere Packsäcke zu durchwühlen und sämtliche Schubladen aufzureißen. In aller Eile kleideten wir uns an. Kaum waren wir damit fertig, führte man uns ab. Bestürzt fragte mich Lorenza, ob ich wüsste, warum man uns verhaftet habe. Ich ahnte es wohl. Doch ich sagte nichts. Die Fahrt zum Arresthaus war kurz. Über eine steinerne Treppe wurden wir in einen von hohen Mauern umgebenen Hof geführt. Der eine Sbirre, der hinter uns lief, rief den beiden anderen, die uns eskortierten, eine Order zu, sie hielten an und wandten sich um. In diesem Moment zog ich aus meinem Rock rasch ein Bündel Papiere und stopfte es Lorenza in den Ausschnitt. »So dir mein Leben lieb ist«, beschwor ich sie leise, »verschling diese Papiere!« Noch ehe sie eine Frage herausbrachte, hatten uns die beiden Sbirren getrennt. Man brachte mich in ein Büro, wo mich der Kommissar bereits erwartete. Sofort hielt er mir das Corpus Delicti unter die Nase. Ob ich dieses Papier nicht wiedererkennte? Ich stellte mich ahnungslos und verneinte. Dies sei, erklärte er in schneidendem Tonfall, derselbe Wechselbrief, den ich heute Morgen im hiesigen Bankhaus eingelöst habe. Doch der aufmerksame Bankmann habe schnell erkannt, dass das Merkzeichen nicht nur auffällig verschmiert und beschmutzt, sondern auch seitenverkehrt war. Nun unterzog mich der Kommissar einem peinlichen Verhör. Ob noch mehr von diesen gefälschten Wechseln in meinem Besitz seien, ob ich schon in Rom mit ihnen betrügerische Geschäfte gemacht, in welcher Fälscherwerkstatt sie hergestellt worden, wer den Hehler gespielt, etc. pp. Schließlich sagte er, Betrug mit gefälschten Wechseln ist ein Kapitalverbrechen und wird in der Republik Venedig mit 3 bis 5 Jahren Kerker geahndet. In schweren Fällen sogar mit der Galeere. Und wie schwer dieser Fall wiegt, das wird die weitere Untersuchung erweisen. Abführen. Der Sbirre führte mich hinaus, über den Hof zum Arresthaus. Als die schwere Eisentür hinter mir zufiel, fand ich mich allein in einem dunklen Raum. Nur ein spärlicher Lichtstrahl fiel durch die schmale Luke. Die Luft war stickig, es roch nach Exkrementen, mich fröstelte. Gebe Gott, dass Lorenza das Bündel der gefälschten Wechsel, die ich ihr heimlich zugesteckt, irgendwie beiseite schaffte. Denn wenn man diese bei ihr fand, war ich geliefert. Dann würde ich für Jahre in einem venezianischen Kerker schmachten oder, wenn's ganz schlimm kam, auf der Galeere. Ach, wie bereute ich jetzt das fabelhafte Geschäft, zu dem Aljata mich überredet. Denn leider war das Kopieren alter Stiche und Meister, die ich an die Touristen verkaufte, keine verlässliche Einnahmequelle gewesen. Es gab einfach zu viele Federzeichner in Rom. Dabei brauchte ich doch dringend Zaster. Nicht nur die generösen Gastgeschenke für Lorenzas Familie, auch die Ausrichtung unserer Hochzeit, die Miete für unsere komfortable Pension, die hübschen Kleider, Schuhe, Dessous, das Geschmeide für meine Madonna, all das wollte schließlich bezahlt sein. In dieser Lage kam mir die Bekanntschaft mit dem Marchese Aljata, einem gebürtigen Sizilianer, gerade recht. Als berufsmäßiger Falschmünzer war er nie in pekuniärer Verlegenheit. Er war äußerst spendabel und half mir hin und wieder aus. Um mich dankbar zu erweisen, weihte ich ihn eines Tages in mein Berufsgeheimnis ein. Ich zeigte ihm meine Zaubermaschine und erklärte ihm das simple Verfahren des Kopierens. Aljata war verblüfft und hatte sogleich eine göttliche Eingebung. »Mit dieser fabelhaften Maschine kann man nicht bloß alte Meister kopieren, Giuseppe. Dieses Ding da ist eine Goldgrube!« rief er aus. Aljata zog ein bedrucktes Papier aus seinem Rock und hielt es mir demonstrativ unter die Augen. »Was glaubst du, wie viel Mühe und Zeit es mich kostet, auch nur einen solchen Wechsel so perfekt zu fälschen, dass er wie ein echter aussieht? Es geht ja alles per Hand und dauert endlos. Ein falscher Strich und die Arbeit eines ganzen Tages ist für die Katz. Mit dieser Maschine aber wäre es ein Kinderspiel.« Ich war fast eifersüchtig auf meinen Kumpanen, dass er auf diese geniale Idee gekommen war und nicht ich. Denn mit einem Schlag war ich alle Geldsorgen los. Doch eines Tages, es war Ende August, wurde Aljatas Hehler von der Polizei ertappt und ins Stadtgefängnis gebracht. Der Marchese und ich waren in heller Aufregung, denn bei den harten Verhörmethoden der römischen Polizei, die auch die Folter nicht scheute, war es sehr wahrscheinlich, dass er uns verpfeifen würde. Ich befahl Lorenza, sofort die Koffer zu packen. Und so brachen wir den Hals über Kopf auf und gingen auf Hochzeitsreise. Am nächsten Tag gegen Mittag wurde ich in das Büro des Kommissars geführt, wo auf einem Schemel schon Lorenza saß. Totenblass sah sie aus. Mein Herz begann rasend zu pochen. Hatte man die Wechsel bei ihr gefunden? Der Kommissar fasste mich streng ins Visier. Dann erklärte er in einem halb amtlichen, halb sarkastischen Tone, zwar seien keine weiteren gefälschten Wechsel gefunden worden, da indes der dringende Verdacht bestehe, dass ich dieses betrügerische Geschäft berufsmäßig betreibe, werde ich samt meinem Anhang aus der Republik Venedig unverzüglich ausgewiesen. Mir fiel ein Stein, was sage ich, ein Fels vom Herzen. Wir waren wieder frei. Kaum auf der Gasse fiel ich meiner Frau um den Hals, doch sie stieß mich zurück und rannte weg, als sei der Teufel hinter ihr her. Am Ende der Gasse, wo die Häuserzeile endete, holte ich sie wieder ein. Jetzt weiß ich, warum du immer reichlich Bargeld zur Hand gehabt und warum wir so plötzlich auf Hochzeitsreise gingen. Das große Los mit dir gezogen. Von wegen. Um ein Haar hättest du uns ins Unglück geritten und unsere Zukunft durch leichtfertigen Betrug verspielt. Und warum? Weil du unbedingt auf großem Fuße leben und immer den feinen Herrn spielen musst. Du kannst der heiligen Jungfrau und mir auf Knien danken, dass man die gefälschten Wechsel nicht bei mir gefunden hat. Ich habe sie zerrissen und in eine Ritze im Mauerwerk meiner Zelle gestopft. Ich war erleichtert und dankbar. Doch erst als ich ihr feierlich gelobte, mich zu bessern und mein Geld auf ehrliche Weise zu verdienen, verrauchte ihr Zorn. Ein Unglück kommt selten allein. Als wir im Gasthof ankamen und unsere Zimmer betraten, suchten wir vergebens unser Gepäck und unsere Papiere. Sie waren weg. Ich lief die Stiege in das obere Stockwerk hinauf, wo Aljata mit seiner Familie Quartier genommen. Doch da war niemand mehr. Sofort ließ ich den Wirt kommen und fragte ihn, wo unser Gepäck geblieben. Der war oder tat sehr erstaunt. Unser Gepäck habe mein Begleiter, der Marchese Aljata, mitgenommen. Er wolle, habe er gesagt, nur die Habe seiner Freunde, des Ehepaars Balsamo, in Sicherheit bringen, solange dieses in Haft sei. Dieser Schuft hatte sich aus dem Staub gemacht. Ich tobte vor Zorn. Doch Lorenza nahm das neue Unglück eher mit apathischem Gleichmut hin, stand sie doch noch ganz im Banne des Vorigen. Sie mochte sich die schlimmen Folgen, die dieser Diebstahl für uns haben sollte, noch gar nicht ausmalen. Denn Aljata hatte nicht nur meinen Packsack mitgehen lassen, in dem sich meine Gaukeltasche nebst all meinen magischen Requisiten befand, sondern auch den Koffer mit meiner Kopiermaschine. Arm wie die Bettelmönche und schon bald auch wie diese zerlumpt, in Hospizen, Scheunen und Ställen, auch unter Brücken nächtigend, oftmals hungerleidend, pilgerten wir gen Westen, nach Genua und durch die Länder Sardiniens. Es sollte eine lange Wanderschaft auf der Straße des Elends und der Erniedrigung werden. Allerdings drückten die Demütigungen, die meine Madonna zu erdulden hatte, schlimmer als meine. Bis Toulon hatten wir uns mühsam durchgeschlagen, doch dann waren wir am Ende unserer Kräfte und unserer kläglich erbettelten Almosen. Uns blieb nur noch ein Ausweg, wollten wir überleben. Als die Nacht hereinbrach, ging ich mit Lorenza ins Casino und verhandelte mit den französischen Offizieren über den Preis. Nach getaner Arbeit kam sie mit einem Beutel klingender Münze zurück, den sie mir wortlos übergab. Nun war meine Madonna zur Hure geworden und ich ihr Zuhälter. Aus Not die eigene Frau zu vermieten, konnte man noch tiefer sinken? Januar 1785. An das heilige Offizium zu Rom. Würde der heilige Petrus, Bewacher der Himmelspforte, auch die Stadttore Lyons bewacht haben, er hätte den Grafen Cagliostro und sein Gelichter wohl nimmer hereingelassen. Zwar begegneten ihm die hiesigen Freimaurer und ihre Meister vom Stuhle, anfangs mit kühler Reserve, dann aber vollbrachte er ein angeblich biblisches Wunder, indem er einen Mann und Familienvater, den der zuständige Arzt und der Leichenbeschauer bereits für tot erklärt hatten, wieder zum Leben erweckte. Nun liefen die Brüder der 12 Lyoner Logen scharenweise zu dem neuen Heiland über, denn sie sind ganz versessen darauf, in die höheren ägyptischen Mysterien eingeweiht zu werden. So beschloss denn der Großkofter, wie Kaliostro sich selbst tituliert, auf Drängen seiner Jünger hier die Mutterloge seines ägyptischen Ordens zu errichten, den neuen Tempel Salomones, der den Namen Triumphierende Weisheit erhalten soll. Dieser Hexenmeister versteht sich, Gott sei es geklagt, nicht nur auf die Seelenfängerei, sondern bestens auch auf das Geschäftliche. Da die ägyptische Loge auf dem Prinzip der Gleichheit fußt, sind Bürger aller Stände und aller Konfessionen zugelassen, gleich viel, ob Katholiken, Lutheraner, Calvinisten oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, sofern sie nur an die Existenz Gottes und an die Unsterblichkeit der Seele glauben. Nicht minder ketzerisch ist der Aufnahmeritus der neuen Sekte. Bei der Initiation haucht er dem Kandidaten seinen Odem ein und erklärt: Mit meinem Odem weihe ich euch zu einem neuen Menschen. Einem Menschen, der nichts gemein hat mit dem, der ihr bis zum heutigen Tage wart, zu dem, der ihr von nun an sein sollt. Der Gipfel der Blasphemie und Ketzerei aber ist, dass seine 12 Meister die Namen der 12 erwählten Propheten Gottes tragen. Jeder von ihnen, so bläst der Großkofter ihnen ein, sei ein Apostel Gottes auf Erden, um Gutes zu verkünden und zu tun. Wahrlich, ein solch durchtriebenen Schausteller des Himmels hat die Welt noch nicht gesehen. Auf Drängen seiner Adeptinnen hat er jüngst auch eine Adoptionsloge für Weibspersonen eröffnet, der seine eigene Frau als Großmeisterin vorsteht. Da die Weiber bislang von den Freimaurerlogen ausgeschlossen sind, war der Andrang groß. Zumal der ehrwürdige Grundsatz des heiligen Paulus, das Weib schweige in der Gemeinde, hier gänzlich aufgehoben scheint. Viele sich zurückgesetzt fühlende Lyoner Damen und grämliche Jungfern preisen jetzt Cagliostro, dass er ihnen den ersten Schritt zur Emanzipation ermögliche. Bei der Inauguration der Frauenloge hat er gar ein neues Wunder vollbracht, das tagelang Stadtgespräch war. Minutenlang schwebte er, so wird erzählt, gleich einem Engel über dem Boden, indes er den neu aufgenommenen ägyptischen Schwestern den Segen erteilte. Wie Euer Exzellenz aus diesem Tableau ersehen, schreit das ketzerische Treiben dieses neuen Baal wahrlich zum Himmel. In tiefer Besorgnis um das Seelenheil meiner Landsleute verbleibe ich Ihr untertänigster Diener, Canonicus Saint-Pierre Marmorin. Zelada vibrierte vor Zorn, als er den Bericht las. Dieser sizilianische Gauner und Zuhälter ließ sich als Erleuchteter und Großmeister eines weitverzweigten ägyptischen Ordens mit Tausenden von Adepten und seine Hure in der ehrbaren Rolle der Großmeisterin feiern. Es schrie zum Himmel. Der Kardinal bedauerte sehr, dass ihm der Heilige Vater mit Rücksicht auf den Ruf der Heiligen Inquisition verboten hatte, diesen blasphemischen Gaukler auf die Streckbank zu legen. Man hätte ihm alle Knochen brechen und ihn dann ohne viel Federlesens verbrennen sollen, statt sich in endlosen Verhören mit ihm abzuplagen. Schon am frühen Morgen, als die Queen Elizabeth in London 1771 vor Anker ging, lag über der Themse ein undurchdringlich gelber Nebel. Er vergrößerte die Lagerhallen und Magazine zu Riesengebäuden und verschluckte schon auf kurze Entfernung Matrosen und Passagiere, Lastenträger und Kutscher. Das Einzige, was man trotz des Nebels deutlich wahrnahm, war der unausstehliche Gestank der Steinkohle, in den ganz London eingehüllt zu sein schien. Dio mio, die Hauptstadt Britanniens hatte ich mir einladender vorgestellt. In den vergangenen Monaten hatten wir unmenschliche Opfer und Entbehrungen auf uns genommen, um uns in wechselnden Städten über Wasser zu halten. Etwa in Cadiz, wo wir einem losen Vogel namens Carlos Sacchi begegneten, der mir später noch viel Ungemach bereiten sollte. Schließlich jedoch hatten wir das Geld für die Überfahrt von Lissabon nach London endlich zusammenbekommen. Wir nahmen ein billiges Quartier in Houndsditch, einem übel beleumdeten Viertel. Doch was scherte uns das? Wir waren in der Metropole des Welthandels, da würde sich gewiss die eine oder andere Verdienstmöglichkeit auftun. Und ich war durchaus willens, mein Geld auf ehrliche Weise als Zeichenkünstler zu verdienen. Doch der Absatz meiner Bilder erwies sich als äußerst schwierig, zumal ich des Englischen nicht mächtig war. Wenn ich nicht wollte, dass Lorenza wieder ihren gebenedeiten Leib zu Markte trug, musste ich mich nach anderen Einnahmequellen umsehen, auch wenn sie nicht gentlemanlike waren. Zunächst jedoch erübrigte sich die Suche, denn auf Betreiben unseres Vermieters hin landete ich im Schuldgefängnis von King's Bench. Nichts ahndet Britanniens Krämervolk so eifrig wie unbezahlte Schulden. Nicht um mich, ich wurde leidlich verpflegt, um Lorenza machte ich mir nunmehr Sorgen. Wie sollte sie sich ernähren ohne einen Schilling? Unser Vorrat an Brot, Hering, Tee, Salz und Zucker reichte gerade noch für ein paar Tage. Musste sie dann wieder aus Not? Dio mio, wie lange würde sie dieses Leben noch aushalten? So grübelte ich die Tage nutzlos vor mich hin und suchte unser Schicksal bald aus den Karten, bald aus dem Kaffeesatz, bald aus den Sternen zu lesen. Denn der Sternenhimmel über King's Bench ist wirklich erhebend, wenn London nicht gerade in Regen und Nebel versinkt. Eines Mittags dann hörte ich plötzlich lautes Schlüsselgerassel vor meiner Zelle. Was hatten sie am helllichten Tage mit mir vor? Brachten sie mich jetzt vor Gericht? Doch auf der Schwelle stand Lorenza und neben ihr ein mir völlig unbekannter Herr mit graumeliertem Backenbart und vom Portwein geröteten Wangen. Er trug einen tadellos sitzenden Überzieher. Liebling, ein Menschenfreund hat für dich gebürgt. Das ist Sir Edward Hales. Sir Hales blickte mich mitleidig an und sagte: Seien Sie mir gegrüßt, Sie Ärmster. Sie haben bestimmt Appetit auf Roastbeef und Plumpudding. Ich war sprachlos und ließ mich, noch immer ungläubig und auf eine böse Wendung der Dinge gefasst, erst zum Vorsteher des Schuldengefängnisses, der mir meinen Entlassungsschein aushändigte, und dann aus King's Bench hinausführen. Während der Kutschfahrt erzählte mir Lorenza, wie es zu dieser märchenhaften Befreiung gekommen war. Täglich war sie zur Frühmesse gegangen, um für meine baldige Entlassung aus der Haft Fürbitte zu leisten und in den Genuss der anschließenden Armenspeisung zu gelangen. Beim Verlassen des Kirchenportals hatte Sir Edward Hales sie angesprochen. Ich beobachte sie schon einige Tage, Miss, sehe Tränen in ihren Augen. Welcher Kummer bedrückt sie? Sir Edward Hales war nicht nur ein vermögender, sondern auch ein mitfühlender Mann. Ein echter britischer Gentleman, dem der Kummer einer schönen Frau ans eigene Herz greift. Kaum hatte ihm Lorenza von dem Unglück erzählt, das uns beide getroffen, war er sofort bereit, für mich die Kaution zu hinterlegen. Damit nicht genug, war er auch noch so freundlich, unsere aufgelaufenen Mietschulden zu tilgen und uns als Gäste in sein schmuckes Heim einzuladen, das im vornehmen Londoner Distrikt Kensington lag. Verdankten wir all dies wirklich nur seiner uneigennützigen Güte und Menschlichkeit? Oder hatte Lorenza... Ich wollte es lieber nicht so genau wissen. Einige Wochen lang lebten wir auf der Sonnenseite des Lebens. Nachdem uns Mr. Eddy, wie er sich freundlich von uns titulieren ließ, mit allem reichlich versehen, auch mit ansehnlicher Kleidung equipiert hatte, stellte er uns sogar seine Reitpferde zur Verfügung. Und so flanierten wir denn hoch zu Ross, Lorenza zu meiner Linken und Susan, Mr. Eddys 17-jährige Tochter, zu meiner Rechten, in Gesellschaft flirtender Nichtstuer und gelangweilter Dandys durch den gepflegten Park. Doch leider holten uns die dunklen Wolken bald schon wieder ein. Hatte Lorenza Susan doch unvorsichtigerweise von meinen trefflichen Künsten als Maler vorgeschwärmt. Ach, Madonna! Wann wirst du endlich lernen, einen Federzeichner von einem Maler, einen Radierer von einem Farbenkleckser zu unterscheiden? Nun, Susan ihrerseits überredete ihren Vater, mich das Landhaus der Familie verschönern zu lassen, in Öl. Dabei hatte ich noch nie in Öl gemalt. Aber wie sich jetzt aus der Affäre ziehen? Da ich nicht wollte, dass mein Wohltäter und künftiger Mäzen mich der Undankbarkeit ziehe, blieb mir nichts anderes übrig, als seinen Auftrag schweren Herzens anzunehmen. »Wie schön, Mr. Balsamo, dass Sie sich entschlossen haben«, riefen Mr. Eddy und Susan wie aus einem Munde. »Fangen Sie gleich mit dem Malen an?« Eben dies suchte ich nach Kräften zu vermeiden. Zuerst müsse ein Gerüst errichtet werden, erklärte ich. Als dies geschehen war, beanstandete ich die mangelnde Sicherheit des Gerüstes und inszenierte wie zum Beweis einen kleinen Unfall, in dem ich absichtlich auf den Planken ausrutschte. Ich schützte eine Verstauchung vor, die mir, Gottlob, einige weitere Tage Aufschub gewährte. Als das Gerüst verstärkt worden war, bemängelte ich den Zustand der Wände. Die Gerüste wurden wieder entfernt und die Wände nochmals verputzt. Doch dann fiel mir keine Ausrede mehr ein. »Darf ich mal Ihre Entwürfe sehen?«, fragte Mr. Eddy. »Auch das noch. Ich hatte keine.« »Aber Papa«, belehrte Susan ihren Vater, »Raphael hat auch keine Entwürfe und Pläne zu seinen großen Werken gemacht. Er verließ sich allein auf seine Inspiration.« Ein kluges Kind, diese Susan. Ich begann also Farben zu mischen, dünne und dicke, lange und kurze Pinsel in Brühen zu tunken. Die Arbeit im Landhaus jedoch wurde mir zum reinsten Martyrium. Ich gab mir zwar redliche Mühe, Augen, Nase, Mund, Ohren, Arme, Beine, Füße und Hände auf den großen Flächen möglichst dort unterzubringen, wo sie nach menschlichem Ermessen hingehörten. Doch die zu dünnflüssigen Farben an der Wand verteilten sich ohne mein Zutun in Gegenden, wo sie partout nicht hingehörten, bildeten hässliche Triefnasen und ausufernde Farbpfützen. Mit wachsender Verzweiflung begutachtete ich das Werk meiner wochenlangen Bemühungen. Weder als naive Malerei noch als manieristische Kunst konnte dies durchgehen. Es sah vielmehr aus, als habe ein böswilliger Satyr allen großen Meistern des Cinquecento zum Hohn seinen ganzen Vorrat an Farben mutwillig über die Wände gekleckst. Götter und Kunstfreunde, verhüllt euer Haupt. Nein, da war wirklich nichts mehr zu retten. Plötzlich kam mir ein Gedanke, wie ihn nur der Mut der Verzweiflung eingeben kann. Könnte es denn nicht sein, dass ich nicht nur dem Cinquecento, sondern auch meiner Epoche um Jahrhunderte voraus war? Ein Künstler der Moderne eben, der sich über alle ästhetischen Konventionen und Traditionen kühn hinwegsetzte, der bewusst und mit Vorsatz gegen die Perspektive und die klassischen Gesetze der Proportion und der Harmonie verstieß und stattdessen die Dissonanz, die Disproportion und die Anarchie zum neuen Kunstprinzip erhob. Ein künstlerischer Aufschrei gegen die falsche Majestät des Barock und die dekadente Verspieltheit des Rokoko? Als es schließlich gar nicht mehr zu umgehen war, erklärte ich mich schließlich mit einer Besichtigung durch meinen Auftraggeber einverstanden. Dio mio! Great! Flüsterte Susan, als sie mit offenem Munde mein Werk anstaunte. Horrible! Rief Mr. Eddy, ehe er mich mit seinem drohend erhobenen Spazierstock aus dem Hause jagte. Woher soll ein Mäzen auch wissen, ob er es mit einem Genie oder einem Scharlatan zu tun hat? Verdrießlich legte Zelada die Bekenntnisse beiseite. Welch eine Unverschämtheit! Dieser Halunke und abgefeimte Betrüger sollte dem Publiko nachgerade als listenreicher Schelm und sympathischer Schalk verkauft werden. Der Kardinal erinnerte sich an einen Bericht im Courrier de l'Europe über Balsamos ersten London-Aufenthalt von 1772. War da nicht auch von einer Strafanzeige Sir Edward Hales gegen den Sizilianer die Rede? Er suchte sogleich aus den Akten den fraglichen Artikel heraus. Allerdings, hier stand es schwarz auf weiß, dass Balsamo sich nicht nur als italienischer Kunstmaler ausgegeben, sondern dem Lord obendrein seine Gastfreundschaft übel vergolten, indem er nicht nur sein Landhaus, sondern auch seine Tochter geschändet. Einmal mehr ein Beweis dafür, mit welcher Skrupellosigkeit der Autor dieser Bekenntnisse, wer auch immer er sei, Balsamos schändliche Vita frisiert und geschönt hatte. Verärgert griff Zelada wieder zum Manuskript. Lorenza und ich saßen vor einem Glas Rum in einer verrauchten Hafenkneipe, während unaufhörlich der Regen gegen die Fensterscheiben prasselte. Unsere letzten Pfund Sterling hatten wir für die Postkutsche von London nach Dover ausgegeben und saßen jetzt hier fest. Denn Geld für die Überfahrt nach Frankreich hatten wir nicht. Wir muffelten also übel gelaunt vor uns hin, als plötzlich die Tür aufging und ein hochgewachsener Mann im Pelzmantel die Schenke betrat. Nachdem er vergebens nach einem Platz Ausschau gehalten, bat er höflich um die Erlaubnis, an unserem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Er stellte sich als Monsieur Duplessis vor. »Balsamo, Graf Balsamo«, erwiderte ich frostig. Monsieur Duplessis bestellte ein Glas Rum und knöpfte seinen Mantel auf. Seine elegante Garderobe verriet auf einen Blick den französischen Chevalier. »Scheußliches Reisewetter, nicht wahr? Sie wollen auch nach Calais?« fragte er. »Wollen schon, doch leider können wir nicht«, antwortete ich. Ich tischte ihm eine herzerweichende Geschichte auf, in der ich die Rolle des barmherzigen Samariters einnahm, erzählte von einem sizilianischen Landsmann, den ich in London aus dem Elend gezogen und reichlich mit Geld unterstützt. Dieser jedoch habe es mir übel gedankt und sich mit meiner Geldbörse und unserem Gepäck aus dem Staube gemacht. Lorenza legte sogleich die passende Kummermiene auf, die obligaten Tränen kamen wie von selbst. In einem Anfall von Edelmut erklärte Monsieur Duplessis: »Madame la Comtesse, Monsieur le Comte, vielleicht darf ich mir erlauben...« Er zückte sogleich sein Portemonnaie. »Monsieur, das ist mir höchst peinlich«, rief ich aus. Doch Monsieur Duplessis winkte nonchalant ab. »Das braucht Ihnen nicht peinlich zu sein. Sie geben mir die Auslagen später zurück.« »Natürlich, in Paris werde ich sofort meinen Bankier...« stammelte ich. Unser Wohltäter unterbrach mich. »Sie reisen auch nach Paris? Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie und Ihre reizende Gemahlin mir von Calais nach Paris Gesellschaft leisteten. Ich führe nämlich eine eigene Karosse mit.« Gesagt, getan. Doch so vorteilhaft diese neue Bekanntschaft auch für uns war, ihre Begleiterscheinungen waren für mich weniger angenehm. Bereits auf dem Schiff hatten sich Lorenza und Monsieur Duplessis ausgezeichnet verstanden, und mehr als einmal hatte ich das Gefühl, nur noch als lästiges Anhängsel empfunden zu werden. Während der langen und beschwerlichen Fahrt von Calais nach Paris jedoch, musste ich gar auf dem Rücksitz der eleganten zweisitzigen Equipage stehen, dort, wo normalerweise der Platz des Lakaien ist, indes meine Frau und Gustave, sie waren rasch beim Du angelangt, im Trockenen saßen und sich auf die angenehmste Weise unterhielten. Dass ich Zeuge ihrer zunehmenden Vertraulichkeiten wurde, war nicht gerade geeignet, meine Stimmung zu heben. »Du solltest dich schämen, Lorenza.« »Wofür?« »Während du mit Gustav händelst, habe ich mir fast eine Lungenentzündung geholt. Außerdem behandelt ihr mich wie einen Lakaien.« »Wieso? Du wurdest doch standesgemäß erhöht. Vom falschen Grafen zum echten Diener.« Erst als wir uns Paris näherten, schlug mein Herz wieder hoch. Das also war die Königin der Städte, die so viele Jahrhunderte hindurch Europa zum Muster diente und die Quelle des Geschmacks und der Moden für so viele Nationen wurde. Keiner Stadt habe ich mich mit solch erregten Gefühlen und mit solcher Ungeduld genähert. Aber was erblickte man hier? Enge, unreinliche, kotige Straßen, schlechte Häuser, zerlumpte Hausierer und bettelnde Kinder, die sich wie eine Traube sogleich an unserer Equipage hingen und ihre Händchen durch das Fenster streckten. Das also war auch Paris, die Stadt, die von Weitem so glänzt. Doch kaum waren wir an den Quais der Seine angelangt, änderten sich wieder die Dekorationen. Hier sah man herrliche Häuser, Paläste und reiche Kaufläden. Endlich hielt der Wagen vor dem Palais des Marquis de Prie, in dessen Dachetage Monsieur Duplessis sein Logis hatte. Dank Lorenzas Tändelei mit Gustave gebrach es uns dort an nichts. Wir logierten in einer prächtigen Suite. Ein Wink und ein Diener eilte herbei, fragte nach unseren Wünschen und erledigte sämtliche Aufgaben, die man ihm auftrug. Es war wie im Märchen. Allerdings... lange konnte es nicht so gehen, dass Gustave seine beiden italienischen Gäste frei hielt und alle anfallenden Kosten für die Gastmahle, die Ausfahrten, die Opern- und Theaterbesuche übernahm. Zwar wäre er von sich aus nie auf das zu sprechen gekommen, was man in seinen Kreisen Kavaliersschulden nennt. Aber auch vornehme Leute möchten gelegentlich ihr Geld zurückerhalten. Immer häufiger belegte er mich mit ernsten und nachdenklichen Blicken, die kaum anders zu verstehen waren, denn als stumme Mahnung, meinen in Dover eingegangenen Verpflichtungen endlich nachzukommen. Ich registrierte sie wohl, und sie machten mich zunehmend nervös. Hin und wieder ließ ich etwas von Wechseln und Pfandbriefen verlauten, die ich schon lange erwartete, die aber aus unerklärlichen Gründen bis jetzt nicht eingetroffen seien. Eines Abends fragte mich Gustav wie aus heiterem Himmel: »Verstehst du dich eigentlich aufs Tanzen? Von Gavotte, Gigue, Allemand, Bourré und was der vertrackten Hopsereien mehr sind.« »Muss ich die denn können?« »Aber mon ami, der Ballwinter naht.« »Beherrschst du denn die neuen Tänze?« wandte ich mich an Lorenza. »Einer Frau liegt das im Blut«, sagte sie nonchalant, als habe sie schon im Laufstall Menuett und Gavotte getanzt. »Du musst nämlich wissen«, fuhr da auch schon Gustav fort, mir wie einem lahmen Gaul zuredend, »unsere Pariser Bälle sind Ereignisse allerersten Ranges. Ein ungeschickter Tänzer ist gesellschaftlich für immer unten durch.« Ich war nicht gerade von der Idee begeistert, Nachhilfe in der Tanzkunst zu nehmen. Doch nach vielem Zureden ließ ich mich endlich breitschlagen, fortan regelmäßig 2 Abende die Woche bei Monsieur Lyon zu verbringen, den Gustav mir als Tanzlehrer wärmstens empfohlen hatte. Und wider Erwarten fand ich sogar ein gewisses Vergnügen an der Sache. Gerne hätte ich meine Fortschritte in der Tanzkunst auch meiner Frau vorgeführt, doch wenn ich nach Hause kam, lag sie bereits mit geschlossenen Augen im Bett, die Decke bis über die Nase gezogen. Es verwunderte mich, dass sie neuerdings, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, schon so früh zu Bett ging. Und es besorgte mich, dass sie immer häufiger über Kopfweh oder Migräne klagte, vornehmlich dann, wenn ich mich ihr in liebender Absicht zu nähern suchte. Eines Nachts dann, als ich wieder vom Tanzunterricht heimkehrte, war sie nicht da. Unruhig ging ich durch alle Räume der Belle Etage. Aber keine Lorenza. Einer bösen Ahnung folgend, riss ich den Spiegelschrank im Schlafzimmer auf. Ihre Kleider waren weg. Ich weckte den Diener, ob er wisse, wo meine Frau geblieben sei. Sie habe, erklärte er mit betretener Miene, in aller Eile ihre Koffer gepackt und sich dann eine Droschke genommen. Und Monsieur Duplessis? Auch sein Herr sei heute überraschend abgereist. Und wohin? Er bedauere sehr. Pierre sah mich voller Mitgefühl an, aber er wisse es auch nicht. Ich war wie vom Donner gerührt. Jetzt verstand ich. Ein Mann wie Gustav konnte ihr wahrlich ein besseres Leben bieten als ich. War es da ein Wunder, dass sie mit ihm durchbrannte? In meiner Verzweiflung entschloss ich mich, die Pariser Sûreté mit der Suche zu beauftragen und eine Anzeige wegen Untreue gegen meine Frau und ihren Entführer aufzugeben. Der Beamte, der meine Anzeige zu Protokoll nahm, hatte mir nämlich erklärt, Seine Majestät König Ludwig XV. Habe seinem Hof ein nachahmenswertes Beispiel durch Hebung der allgemeinen Volksmoral zu geben gewünscht und daher einen besonderen Gesetzesparagraphen für betrogene Ehemänner geschaffen. Der wohl weiseste und gerechteste Akt seiner gesamten Regierungszeit. Endlich, am 12. Februar, wurde ich wieder in das Büro der Sûreté bestellt. Man habe, so wurde mir mitgeteilt, meine Frau und ihren Liebhaber endlich gefunden, und zwar in einem kleinen Haus im Park an der Bannmeile, das ihnen als Liebesnest gedient. Beide wurden arretiert und Lorenza ins Gefängnis Saint-Pélagie gebracht. 2 Monate war sie hier mit lauter Dirnen in einem vergitterten, kaum belüfteten Raume zusammengesperrt. Mit einem Dutzend von ihnen musste sie sich das faulige Strohlager, das halb verschimmelte Brot, die dünne, salzlose Suppe und das Wasser der Seine teilen, in welche alle Unreinlichkeiten des Hôtel Dieu fließen. Kein schöner Aufenthalt, gewiss, aber Strafe muss sein. Schließlich hatte sie das Sakramentum der Ehe gebrochen. Im Unterschied zu mir hatte sie in Saint-Pélagie immerhin ein Dach über dem Kopf. Kaum nämlich war dem Marquis de Prie, in dessen Palast wir logiert, zu Ohren gekommen, dass Duplessis mit meiner Frau durchgebrannt war, warf er mich kurzerhand hinaus. Denn er fürchtete nichts mehr als den öffentlichen Skandal. So stand ich denn, mit meinem Koffer und nur noch ein paar Écus in der Tasche, wieder auf der Straße und befand mich in der paradoxen Lage eines elegant gekleideten Herrn, den jeder Kellner mit Seigneur ansprach und der doch die kalten Februarnächte bald unter Brücken, bald in irgendeiner Scheune zubringen musste. So konnte es nicht mehr weitergehen. Wenn ich meine Frau zurückgewinnen wollte, dann musste ich ihr, sobald sie aus der Haft entlassen, ein anderes, ein besseres Leben als bisher bieten. Vor mir stand eine dampfende Tasse Schokolade. Neben mir auf dem Marmortischchen des Café Bavarois lag die Zeitung. Von ungefähr fiel mein Blick auf folgende Annonce. Vermögendes Ehepaar sucht einen Arzt, der mit den geheimen Rezepturen und Elixieren der arabischen Medizin vertraut und in der Behandlung delikater Symptome erfahren ist, Diskretion erwünscht und angemessene Honorierung bei erfolgreicher Kur. Monsieur und Madame Rochelle, Rue d'Angoulême 4. War das nicht ein Wink des Schicksals? Garçon, l'addition! Ich ging ins nächste Leihhaus, wo ich mir einen englischen Doktorstock und einen gebrauchten schwarzen Arztkoffer auslieh. Auch wenn er leer war, so vermittelte er doch den würdigen Anschein medizinischer Empirie. Sodann kaufte ich mir in der Apotheke ein Riechfläschchen mit Bisamwasser. So ausgestattet ließ ich mich von einem Fiaker zu der im Journal angezeigten Adresse kutschieren. Ein Diener in goldbetreßter Livree öffnete mir und führte mich in den Salon, der in ein rötliches Licht getaucht war, wohin man blickte Seidentapeten und Gobelins, Bronze und Mahagoni. Auf den formschönen Ottomanen saßen, bei Champagner und Konfekt, vornehm gekleidete Herren, umräkelt von bildschönen Zirzen verschiedener Hautfarbe, die in durchsichtige Seide gehüllt waren. Kaum hatte ich registriert, wo ich mich hier befand, nämlich in einem Etablissement der gehobenen Sorte, fühlte ich mich schon durch das große Lorgnon ihrer Inhaberin erspäht. Ich stellte mich ihr mit einer galanten Verbeugung als Dr. Tichot vor. »Enchanté, Monsieur Tichot. Ich bin Madame Rochelle. Kommen Sie«, sagte sie. Sie führte mich an ihren Mädchen vorbei in ein Separé, wo sie mir sogleich einen Tee mit Konfekt servieren ließ. Nachdem wir dort allerlei Artigkeiten ausgetauscht hatten, kam sie zur Sache. Madame Rochelle lebte nicht nur vom Geschäft der Liebe, die Liebe selbst war ihr ganzer Kummer. Denn als vollblütige Vierzigerin einen Gatten und Lebensgefährten zu haben, der die 60 überschritten, und ihn auch noch von Herzen zu lieben, das könne zu gewissen Komplikationen führen. Sie und ihr Gatte hatten schon mehrere gut beleumdete Medici zu Rate gezogen, die aber gar nichts bewirkt, außer dass sie erkleckliche Honorare verlangt. Monsieur Rochelle, den Madame sogleich aus dem Nebenzimmer rief, erwies sich als ziemlich schwierig, denn er war im Wortsinne zugeknöpft. »Wollen Sie sich bitte entkleiden, Monsieur? Wo tut's Ihnen denn weh?« fragte ich im geschäftsmäßigen Ton des erfahrenen Arztes. »Gar nichts tut weh«, sagte er und senkte schamvoll den Blick. Dann wandte er sich an seine Frau. »Hast du ihm denn nicht gesagt?« »Aber Cherie«, rief sie geziert, »was verlangst du von mir?« »Sie brauchen sich nicht zu entkleiden«, schaltete ich mich ein. Ich hatte verstanden, woran Monsieur litt. Ich zog eine arabische Handschrift aus der Innentasche meines Rocks und begann mit gewichtiger Miene darin zu blättern. In die Augen des Ehepaares kam ein ehrfürchtiges Glimmen. »Und Sie meinen, dass Ihr Elixier auch bestimmt hilft?«, fragte Monsieur unsicher. »Wenn es dem Großvezier von Konstantinopel geholfen hat, der am gleichen Malheur litt, wird es gewiss auch Ihnen helfen.« Ich zog einen Rezeptblock hervor. »Vor jedem Schlafengehen«, wandte ich mich an Madame, »nimmt der Patient ein großes Glas vom ägyptischen Wein, aber regelmäßig, Madame, regelmäßig, in Ihrem Interesse. Und am Morgen nach dem Aufstehen«, wandte ich mich an den Patienten, »benutzen Sie die Pomade, deren Anwendung ich Ihnen auf diesem Rezeptblatt beschreibe.« Tags darauf brachte ich eigenhändig die Dose mit der wohlriechenden Pomade und die Flasche mit dem ägyptischen Wein vorbei, einen schweren Madeira, den ich mit einem aphrodisiakisch wirkenden Mittel versetzt hatte, das aus der spanischen Fliege gewonnen wird. Das Rezept zu diesem uralten Liebestrank verdankte ich meinem medizinischen Lehrmeister Dottore Ambrosius. Indes wollte ich mich auf das Aphrodisiakum alleine nicht verlassen. seine Wirkung vielmehr durch ein gehöriges Quantum Psychologie unfehlbar machen. Darum nahm ich auch die Einladung Madame Rochelles zum gemeinsamen Souper dankbar an. Dabei ließ ich es dann ihr gegenüber nicht an Galanterien und Komplimenten fehlen, die sie in beste Laune versetzten. Jedenfalls musste Monsieur Rochelle den Eindruck gewinnen, dass das Objekt seines nachlassenden Begehrens für andere Männer begehrenswert war. Im Grunde war es ein uraltes Rezept, das jedem Bauern bekannt ist. Kaum wittert der müde Hahn einen Rivalen, schwillt ihm wieder der Kamm. Einige Tage später empfing mich Monsieur Rochelle mit frohlockender Miene. »Man sollte nicht meinen, wie viel Feuer in Ihrem ägyptischen Weine steckt.« »Sie machen uns ja so unendlich froh«, gestand Madame mit leichtem Erröten. »Wie sollen wir Ihnen bloß danken?« »Nach Ihrem Dafürhalten, Madame. So viel hatte ich inzwischen gelernt. Man bekommt mehr, wenn man auf Dank spekuliert. Und ich darf wohl sagen, weder Monsieur noch Madame ließen sich für ihr neu geschenktes Glück im Winkel lumpen.« Nach einer Woche erlitt der Patient jedoch einen Rückschlag. Ich schloss dies aus der kummervollen Miene, mit der mich Madame empfing. Schon sah ich die weitere Belohnung, die sie mir in Aussicht gestellt, in den Sternen. Ich bat Madame, mit ihrem Gatten unter vier Augen sprechen zu dürfen. »Monsieur«, begann ich, »mein ägyptischer Wein wirkt Wunder, aber nur dann, wenn der Patient ein reines Gewissen hat. Gibt es etwas, das Ihre Seele belastet und das Sie vor Ihrer Gattin peinlich verschweigen?« Monsieur schlug die Augen zu Boden und druckste herum. »Ich wüsste nicht, ich meine, wir haben vollstes Vertrauen zueinander.« Nun setzte ich alles auf eine Karte, respektive auf meinen Instinkt. »Monsieur, wenn Sie mit einem der Mädchen hier etwas hatten, wäre es besser für Sie und Ihr gemeinsames Glück, Sie würden es Ihrer Gattin beichten.« Er sah mich verdattert an. »Woher wissen Sie das?« »Ein Arzt, der in Arabien studiert hat, sieht bis auf den Grund der Seele. Ich versichere Ihnen, wenn Sie meinen Rat befolgen, werden Sie kuriert sein.« Drei Tage später empfing mich Madame mit freudestrahlendem Gesicht. Sie konnte meine ärztliche Kunst und die Wirkung meines ägyptischen Weines gar nicht genugsam rühmen. Meine Belohnung bestand in einer nagelneuen, himmelblauen Kutsche. Endlich ein eigenes Reisegefährt. Und, was noch mehr zählte, ich hatte aus dem Stand mein erstes medizinisches Gesellen- und Kabinettstück vollbracht. Als sich Anfang April endlich die schwere Eisenpforte von Sainte-Pélagie öffnete und Lorenza mit ihrem Bündel heraustrat, stand ich schon bereit und öffnete ihr den Verschlag unseres neuen Reisegefährts. »Wo hast du denn diese Edelkutsche her?« »Habe sie mir redlich verdient.« Sie sah mich zweifelnd an. Während der Fahrt durch die lärmenden Gassen hüllte sie sich in Schweigen. Ihr bleiches Gesichtchen und ihre frostige Miene waren ein einziger Vorwurf gegen mich. Erst als ich vor einem ansehnlichen Haus in der Rue Mazarin anhielt, sie hinauf in den dritten Stock und durch das fein möblierte, aus zwei Zimmern und einem Boudoir bestehende Appartement führte, das ich gemietet hatte, erhellte sich ihr Blick. Gleichwohl kam ihr kein Dankeswort über die Lippen. Nachdem sie sich bettfertig gemacht und ihr neues Negligé aus feinstem Mousselin angelegt hatte, das mich 20 Louis-d'Or gekostet, wünschte sie mir in eisigem Ton »Gute Nacht«, verzog sich ins Schlafzimmer und drehte den Schlüssel zweimal um. Vergebens suchte ich ihr in den folgenden Tagen begreiflich zu machen, dass nicht nur sie, sondern auch ich gelitten, nachdem sie mich verlassen. »Mein armer Giuseppe!« Mir kommen gleich die Tränen. Du kannst vom Glück sagen, dass ich mir nicht den Strick nahm. Die Schlinge hatte ich schon geknüpft. Ich wette, mein Zaubermann, es war nur ein Scheinknoten, der sich beim geringsten Zug wieder gelöst hätte. Ach, Madonna. Du weißt doch, das Sakramentum der Ehe ist mir heilig. Es ist unfassbar. Da bin ich mit einem notorischen Gesetzesbrecher verheiratet, aber der Paragraf eines gekrönten Hurenbocks ist ihm grad recht, um seine eigene Frau hinter Schloss und Riegel zu bringen. Im Kittchen konntest du mir wenigstens nicht mehr davonlaufen. Auch war es zu deiner eigenen Genesung. Ich musste dich auf Entzug setzen, bis du vom Faulfieber namens Gustav kuriert warst. Mit der Kur wirst du ganz gewiss der neue Paracelsus werden und in die Annalen der Medizin eingehen. Und alle gehörnten Ehemänner Siziliens werden dich lobpreisen. Und so ging es von da an Tag für Tag. Es war einfach nicht mit ihr zu reden. Schließlich jedoch war ich, nach monatelanger Eiszeit, die ewige und nutzlose Büßerrolle satt. Eines Abends, als sie gerade wieder den Schlüssel zum Schlafzimmer umdrehen wollte, stellte ich meinen Fuß in die Tür und entwand ihr den Schlüssel. »Heute Nacht bleibt die Tür offen!« Sie sah mich verdattert an. Mit solch einem Ton hatte sie nicht gerechnet. »So, und jetzt sage mir gefälligst, was ich noch tun muss, um deine Gnade wieder zu erlangen. Willst du, dass ich aus dem Fenster springe und dir im Himmel der unbefleckten Madonnen schon mal ein Plätzchen reserviere?« Ich öffnete das Fenster, stieg entschlossen auf den offenen Bord und setzte zum Sprunge an. »Bist du verrückt?« Sie stürzte ans Fenster und hielt mich mit beiden Armen fest, zog und zerrte an mir, bis ich zu guter Letzt in ihre Arme fiel. Damit war endlich das Eis gebrochen. Hoch und heilig musste ich ihr versprechen, sie nie wieder in eine so elende Lage zu bringen, dass sie ihren Leib zu Markte tragen müsse. Nach einer langen, heißblütigen Aussprache, bei der beiderseits Tränen flossen, hatte Amor uns wieder. Und wir vollzogen die Absolution bei 2 Flaschen ägyptischen Weins. In allen Ländern, die er unter dem Namen Graf Cagliostro bereiste, trieb der Inquisite einen gewaltigen Aufwand. Er reiste mit großem Gefolge, nicht selten in 6 Extrapostchaisen, stieg in den teuersten Hotels ab und hatte immer reichlich Gold, Dukaten und Diamanten im Gepäck. Woher nahm er diese Mittel, da er doch die Kranken unentgeltlich behandelte? Einen Teil meiner Mittel verdanke ich 2 Freunden und reichen Bankiers. Wer sind diese Bankiers? Der eine ist Monsieur Sarrazin in Basel, der mir aus Dankbarkeit, dass ich seine Frau von einer tödlichen Krankheit kurierte, einen unbegrenzten Kredit ausstellte. Der andere, Monsieur Saint-Costard aus Lyon. Selbstredend sind diese betuchten Herren Mitglieder seiner ägyptischen Sekte. Zu welchem Behufe finanzierten sie den Großkauf da? Sie gaben mir Kredit, damit ich die Möglichkeit habe, mein wohltätiges Werk als Arzt und Helfer der Armen fortzuführen. Ja, ja, unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit lassen sich trefflich Komplotte schmieden. In seiner Korrespondenz finden sich verdächtige Briefe, die er mit geheimen Freimaurerlogen geführt. Was bezweckte er mit diesen Korrespondenzen? Und was bedeutet die Chiffre LPD, die auf seinem Maurerschurz aufgestickt ist? Schon Paracelsus hat diese 3 Buchstaben auf seinem magischen Dreizack geführt. Das L bedeutet Libertas, die Freiheit. Das P steht für Potestas und versinnbildlicht die Wirkgewalt des Gesprächs mit der Gottheit. Und das D bedeutet Deliberatio und steht für die tragende Vernunft, die Überlegung und die Pflicht, bis ans Ende zu gehen. Nichts als Lügen und faule Ausreden. Jeder Freimaurer weiß, was diese 3 Buchstaben bedeuten, nämlich Lilium pedibus destrue. Tretet die Lilie der Bourbonen in den Staub. Für mich hatten diese Buchstaben niemals diese Bedeutung. Spiele er hier nur nicht den Ahnungslosen. Im gleichen Sinne erklärt sich auch das magische Signum des Großkofta und seines ägyptischen Ordens. Der Pfeil, der die in sich gekrümmte Schlange hinterrücks durchbohrt. Die Schlange, das Reptil, steht für den Tyrannen und der Pfeil soll ihn zu Tode treffen. Sie irren. Für die Freimaurer haben Schlange und Pfeil eine andere Bedeutung. Diese ist zu einem S gekrümmt, jener zu einem I gestreckt. Das I steht für die Einheit, das S für die Vielfalt. IS und SI ist ISIS. ISIS symbolisiert die Einheit in der Vielfalt. Glaube er nicht, er könne uns hier ein X für ein U vormachen. Die Geheimchiffre IS bedeutet, wie jeder Freimaurer weiß, Inconnu Supérieur, unbekannte Obere. Entweder ist er selbst einer dieser unbekannten Oberen oder er hat von Ihnen seinen geheimen Auftrag empfangen. Meinen Auftrag habe ich allein von Gott empfangen. Hört, hört! Erkläre uns, wer sich hinter dem Namen Altotas verbirgt, den er selbst als seinen wichtigsten Lehrer und Mentor bezeichnet und den er auf Malta kennengelernt. Altotas ist ein griechischer Name und nur die Mitglieder des Illuminatenbundes tragen griechische Tarnnamen. War dieser mysteriöse Altotas nicht einer der geheimen Oberen, von dem der Freimaurer Cagliostro seine Instruktionen bezog? Von wem erhielt er seinen neuen Namen, unter dem er dann in ganz Europa auftrat? Warum antwortet er nicht? Wenn er weiterhin so verstockt bleibt, wird er seine Frau nie mehr sehen. Da nützen auch seine Tränen nichts. 5 Jahre war es jetzt her, dass Lorenza mit mir Rom verlassen hatte. Und jetzt? Gerade jetzt sehnte sie sich nach dem Wiedersehen mit ihrer Familie. Immer häufiger sprach sie mit sehnsuchtsvollem Augenaufschlag von Rom und Italien, von der Sonne, dem Meer und den herrlichen Landschaften der Romagna. Es war wie eine fixe Idee. Doch was vermag ein Mann gegen die Tränen eines Weibes? Diese Schwäche sollte mich teuer zu stehen kommen. In Palermo wurde ich von Marana, dem Pfandleiher, erkannt, kam ins Stadtgefängnis und konnte nur knapp entkommen. Nach Malta, der Insel meiner Jugendträume, der Heimstatt des berühmten Malteser- und Johanniterordens, dem einige meiner Vorfahren angehört hatten. Auch mein Großonkel Giuseppe Cagliostro war maltesischer Großwürdenträger. Eine Vorahnung sagte mir, dass auf Malta meine Laufbahn eine entscheidende Wendung nehmen würde. Schon einmal, im Jahre 1767, hatte ich mich von Messina aus nach Malta eingeschifft, wo ich dem Malteserritter Altotas begegnete. Er hatte mich, den jungen Ausreißer aus Palermo, damals unter seine Fittiche genommen, und ich durfte ihn als sein persönlicher Diener auf seine Reise nach Palästina und Ägypten begleiten. Das war jetzt 7 Jahre her. Ob ich meinen verehrten Freund wohl in La Valletta wiedersehen würde? Tatsächlich, kaum hatte sich die Kunde von unserer Ankunft verbreitet, kam er mir auch schon mit ausgestreckten Armen entgegen. Er hatte sich kaum verändert, trug noch immer das Ordensgewand mit dem Malteserkreuz. Nur seine Haare schimmerten jetzt silbergrau. »Welch schöne Fügung des Himmels hat dich wieder hierher geführt, mein Sohn«, rief er und schloss mich gerührt in die Arme. Altotas war ein weltläufiger und sehr gebildeter Mann, der nicht nur Europa, sondern auch den Orient bereist hatte und mehrere Sprachen beherrschte. Und was ich über Ägypten und die Pyramiden, die arabische Alchemie und Heilkunst und die Kultur des Morgenlandes wusste, das hatte ich von ihm gelernt. Nur über seine Herkunft hatte er sich stets in Schweigen gehüllt. Ich habe nie erfahren, wo er geboren und welches sein wirklicher Name war. Wie auch immer, Altotas lud uns ein, als Gäste des Malteserordens für einige Zeit in La Valletta zu verweilen. Nach all den Jahren des Vagabundierens sollten wir auf dieser Insel offenbar endlich zur Ruhe und Besinnung kommen. Gleichwohl blieben wir nicht untätig. Eine ältere Ordensschwester machte Lorenza mit den verschiedenen wohltätigen Einrichtungen des Ordens, vor allem mit seinen vorzüglich geführten Hospizen und Spitälern, bekannt. Und da meine Madonna nicht in der Rolle der Besucherin verharren wollte, ging sie ihr schon bald bei den Visiten und der Krankenpflege zur Hand. Ich indes widmete mich unter der Ägide des gelehrten Altotas ganz den Geheimwissenschaften. Besonders faszinierte mich die jüdische Geheimlehre der Kabbala, in deren Geheimnisse mich Altotas peu à peu einweihte. Stundenlang hockte ich wie ein Buddha mit unterkreuzten Beinen auf dem Teppich des kleinen Andachtsraumes und starrte, ohne einen Muskel zu rühren, auf die kleine Pyramide, auf deren 4 Dreiecke lauter hebräische Buchstaben und Zahlen in geometrischen Reihen angeordnet waren. Worauf glotzt du da die ganze Zeit, Giuseppe? Und wozu soll das gut sein? Ich studiere das Systema Sephiroticum, die Handschrift Gottes. Die Handschrift Gottes? Ich denke, die ist in der Heiligen Schrift. O Sancta Simplicitas! Die Heilige Schrift wurde von Menschen geschrieben. Wie kann sie da die Handschrift Gottes sein? Dann kann aber auch kein Mensch die Handschrift Gottes lesen. Ein Mann schon. Der verborgene Sinn jener unendlichen Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen, in welchen der Geheimcode der Schöpfung abgefasst ist und aus denen sich dem Eingeweihten auch das Wissen um das Zukünftige erschließt, bleibt deinem Geschlecht auf ewig verschlossen. Dann wünsche ich dir viel Vergnügen bei deinen unendlichen Kombinationen. Ich gehe jetzt mit der Wäsche zur Zisterne, denn dein Nachthemd stinkt, das Gott erbarm. Wie viele Malteserritter, die mit der morgenländischen Kultur in enge Berührung gekommen, war Altotas in Fragen der Religion sehr tolerant und als solcher ein heimlicher Gegner der katholischen Hierarchie und Amtskirche. Eines Abends erklärte er mir im Tone wohlwollender Strenge: Was deinem Leben bislang fehlt, mein Sohn, ist die klare Linie, der wohldurchdachte Plan. Für eine große Laufbahn als Magus und Heilkünstler, zu welcher du alle Talente mitbringst, sind nämlich bestimmte Voraussetzungen vonnöten, gewisse Prinzipien, die du strikt einhalten musst. Du hast gewiss von Valentin Andrea Rosenkreuz gehört, dessen Gedächtnis die Malteser in hohen Ehren halten. Er gründete einen Kreis von 8 großen Eingeweihten und machte ihnen zur Aufgabe, die Kranken und Bedürftigen unentgeltlich zu pflegen, wie er selbst es auf seinen Reisen getan. Das Volk liebte und verehrte ihn dafür. Wenn du dich hingegen vom Dämon des Eigennutzes, der Eitelkeit und der Goldgier leiten lässt, verlierst du mit dem moralischen Kompass zugleich dein besseres Selbst. Stehst du jedoch in dem Ruf, ein Wohltäter der Armen und Kranken zu sein, wirst du mehr Einfluss und geistige Macht über die Menschen gewinnen, als mancher Großer in seiner angemaßten Machtfülle und mancher Fürst in seinem eingebildeten Gottesgnadentum. Ich werde es beherzigen. Und doch wird deine Tätigkeit niemals über das Mittelmäßige hinausragen, solange ihr die große Vision fehlt. Und damit bin ich beim zweiten Prinzipium. Wir sprachen in letzter Zeit viel über die Verderbtheit unserer Zeitläufe, über die Korruptheit und schrankenlose Willkür der dynastischen Mächte. Was heuer notwendig ist und worauf mehr und mehr Untertanen hoffen, ist eine Generalreformation der Welt. Generalreformation? Was soll das heißen? Erst wenn du mir bei dem Allmächtigen schwörst, dass du strengstes Stillschweigen bewahrst, darf ich dir mehr hierüber sagen. Ich legte die Hand aufs Herz und gelobte Verschwiegenheit. Schon Andrea Rosenkreuz arbeitete mit seinen Jüngern an einer solchen Generalreformation. Er kämpfte nicht nur gegen Armut und Not, er suchte auch zur Hebung der allgemeinen Aufklärung und zum Nutzen des Volkes, Wissenschaftsakademien zu begründen. Er träumte sogar von einem vereinten Europa ohne dynastische Mächte, Fürsten und Stände. Einem Reich Utopia, einem Reich in den Sternen. Urteile nicht vorschnell. Was damals noch in den Sternen stand, schlummert schon im Humus der Gegenwart. Hast du je von Comenius gehört? Nein. Comenius schrieb 1657 das berühmte Pamphlet Lux ex Tenebris. Darin heißt es: Der Papst ist der große Antichrist des universellen Babylon. Das Tier, das jeder Kurtisane zu willen ist, das ist das römische Reich deutscher Nation und im Besonderen das Haus Österreich. Gott wird diese Dinge nicht länger dulden. Er wird die Welt dieser Ungeheuer in einer Sintflut von Blut ertränken. Am Ende des großen Krieges werden das Papsttum und das Haus Österreich zerstört sein. Diese Zerstörung wird von jenen Nationen bewirkt werden, die ihrer Despoten müde sind. An erster Stelle von den Völkern des Nordens und des Orients. Zelada hielt inne. Wie benommen las er diese ungeheuerlichen Sätze noch einmal. Eine Gänsehaut kroch ihm über Arme und Nacken, ihn fröstelte. Welch abgründige Prophezeiung! Was Comenius 1657 prophezeit hatte, drohte dies nicht eben jetzt in Erfüllung zu gehen? Waren die umwälzenden Ideen der Französischen Revolution von Rosenkreuz, Comenius und anderen Vertretern der gnostisch-politischen Geheimbünde denn nicht mit vorbereitet und inspiriert worden? Es war derselbe giftige Born, aus dem auch der Freimaurer Cagliostro seine spektakulären Prophezeiungen vom Ende des Ancien Regime und des römischen Papsttums geschöpft hatte. Der Malteserritter Altotas hatte ihm die Fackel der rosenkreuzerischen Initiation und Subversion gleichsam in die Hand gedrückt. In tiefer Beklommenheit las der Kardinal weiter. Auch heute arbeiten viele Brüder der unsichtbaren Kirche an der großen Generalreformation. Sie kann indes nur von solchen Menschen vorbereitet werden, die frei von den Fesseln religiöser und ständischer Vorurteile sind. Wir nennen sie die Illuminaten, die Erleuchteten, welche sich in geheimen Bruderschaften organisieren. Das Geheimnis hat nichts mit Geheimnistuerei zu tun. Sie dient vor allem dem Schutz vor polizeilicher Nachstellung und den Spitzeln der Inquisition. Und was ist der Endzweck dieser erlauchten Bruderschaft? Das darf ich dir nicht sagen. Denn das wissen nur die Eingeweihten der höchsten Grade. Was nun dich und deine Laufbahn betrifft, mein Sohn, so könntest du, auch ohne Mitglied jener erleuchteten Bruderschaft zu sein, doch in ihrem Sinne wirken. Als fahrender Arzt, Magus und Freimaurer in geheimer Mission. Denn hierfür bringst du alle nötigen Eigenschaften und Talente mit. Aber wie soll ich als Autodidaktus in der gelehrten und vornehmen Welt bestehen? Glaub mir, mein Sohn, du verfügst über ein ungleich wertvolleres Kapital als akademische Gelehrtheit, nämlich über die reiche Erfahrung deiner Reisen, die dich mit den Sitten und Gepflogenheiten vieler Nationen und der Denk- und Lebensweise aller Stände vertraut gemacht hat. Und bist du erst einmal in eine Loge und damit in die große internationale Familie der Freimaurerei aufgenommen, werden du und deine Gattin in jeder Stadt einen Bruder finden, der euch unterstützt und euch die verschlossenen Türen der vornehmen und einflussreichen Kreise öffnet. Aber wie werde ich Mitglied einer Loge? Ich verfüge weder über ein Amt noch über einen Titel, der mich zu solcher Ehre berechtigen könnte. Die Mitgliedschaft im altehrwürdigen Malteserorden wird dein Entrebillet in die Londoner Großloge der schottischen Ritter sein. Im Übrigen, vertraue auf meine Verbindungen, die sich bis nach England, Frankreich, Holland, in die deutschen Lande und nach Russland erstrecken. Ich und die geheimen Oberen werden dich stets begleiten und sicher geleiten. Freilich, und damit komme ich zum dritten Prinzipium, einer solchen Mission ist das Geheimnis nötig. Sowohl zum Schutz deiner selbst als auch zur Wahrung und Stärkung deiner Autorität. Umgebe dich also fortan mit der Aura des Geheimnisses. Niemand soll wissen oder auch nur ahnen, in wessen Auftrag du wirkst. Aber lass ruhig durchblicken, dass du in einer hohen, wenngleich geheimen Mission unterwegs bist. Glaub mir, dies verschaff dir mehr Ansehen und Zelebrität als alle Titel und Ämter. Lass es dir von einem gesagt sein, der die Welt noch um einiges besser kennt als du. Auch durch Aufklärung, das Zauberwort der Epoche, werden wir den Aberglauben nimmermehr ausrotten. Er gehört zur menschlichen Natur wie die Dummheit. Es führt auch zu nichts, den Aberglauben und die Dummheit widerlegen, bekehren oder bekämpfen zu wollen. Vielmehr kommt es darauf an, sie sich zunutze zu machen, sie zu überlisten und auf gute Endzwecke zu lenken. Du begreifst rasch. Und so wurde ich nach 9 Tagen obligatorischer Enthaltsamkeit in einer feierlichen Zeremonie in den Malteserorden aufgenommen. Altotas selbst übernahm es mich mit salbungsvollen Worten ein zweites Mal zu taufen. Zum Zeichen, dass auf diese Weise ein neuer Mensch aus ihm ward, führt Giuseppe Balsamo von heute an einen neuen Namen. Graf Alessandro di Cagliostro. Dio mio, welch eine Umgewöhnung. Giuseppe ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, aber Alessandro... Auch du, meine Tochter. Er reichte ihr einen mit Wein gefüllten Becher. Wirst fortan zum Zeichen eurer neuen Bestimmung einen neuen Namen tragen. Trinken wir auf das Wohl unserer reizenden Gräfin Serafina di Cagliostro. Nachdem wir getafelt hatten, zeigte ich meiner Frau die neuen Reisepapiere, die auf unsere taufrischen Namen und Adelstitel ausgestellt waren. Sie betrachtete sie mit skeptischer Miene. Denk nur nicht, diese Papiere seien gefälscht. Sie tragen, sieh nur, die originalen Siegel des Malteserordens. Was glaubst du, wie man uns ansehen und behandeln wird, wenn wir mit diesen Papieren demnächst ein Schiff nach London besteigen? Von seinem fremdländisch geheimnisvollen Klang abgesehen, hat unser neuer Name einen doppelten Vorzug. Er steht nicht im europäischen Adelsregister, entzieht sich also der Nachprüfung und attestiert uns doch eine sowohl adelige als auch orientalische Abkunft. Wie eine unerbittliche Litanei war unser bisheriges Leben dem ewig gleichen Refrain gefolgt: Flucht, Gefängnis, Flucht. Jetzt endlich, nach Jahren des Lebens von der Hand in den Mund, logierten wir standesgemäß in einer komfortablen Mietwohnung in Clerkenwell, einem der vornehmsten Stadtteile Londons. Wir fuhren eine ansehnliche Kutsche, ich konnte mir sogar einen Sekretär und Serafina sich eine Gesellschafterin leisten, und die hiesigen Freemasons rissen sich um die Ehre, uns in ihre Loge aufnehmen zu dürfen. Vor mir lag das in gotischen Lettern auf edlem Büttenpapier gedruckte Einladungsbillet der Londoner Freimaurerloge L'Espérance. Wir hätten Altotas Empfehlungsbriefe gar nicht nötig gehabt. Schließlich hatte ich Londons Bürger mit einer magischen Sensation beglückt, die mir niemand so schnell nachmachen würde. Ich zog die Klingelquaste. Vitelli, mein Diener und Sekretär, ein hagerer Bursche mit brandroten Haaren, kam mit dem Rasierbecken und der Morgenzeitung herein. »Dieser Artikel in der heutigen Ausgabe des Mirror wird Sie gewiss erfreuen, my Lord«, sagte er. Er reichte mir den Gesellschaftsteil der angesehenen Londoner Zeitung. Graf Cagliostro, der zweite Swedenborg. Am 14. November vorigen Jahres fand die Ziehung der Staatslotterie von England statt. Graf Cagliostro, dem es seinen Worten zufolge gelungen war, die Gewissheit kabbalistischer Berechnungen bis zur Evidenz zu erhöhen, gibt spielerisch die Zahl 20 an. Ein schottischer Lord namens Scott und eine gewisse Mary Fry setzen einen kleinen Betrag und gewinnen. Drei Tage später verkündet Cagliostro die Zahl 25, die Lord Scott und Miss Fry den hübschen Betrag von 100 Guineen einbringt. Am 18. ist wieder eine Ziehung. Cagliostro empfiehlt seinen Freunden auf 55 und 57 zu setzen, und sie gewinnen. Und so ging es fort, bis der kleinwüchsige italienische Graf mit den wuchtigen Kinnladen seine phänomenalen Voraussagen der Zahlenlotterie von einem Tag auf den anderen einstellte. Obwohl das Ehepaar Cagliostro von vornehmer Zurückhaltung ist und sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, ist es das Tagesgespräch in den Londoner Salons. Viele vergleichen den Grafen aus dem Morgenland mit Emanuel Swedenborg, dem Geisterseher von Stockholm, der bekanntlich auf den Tag und die Stunde genau den Brand von Stockholm vorausgesagt hat. Auch wird darüber gerätselt, warum der Graf von seiner hellseherischen Gabe bislang in eigener Sache keinen Gebrauch gemacht. Denn er selbst habe noch nie an der Londoner Lotterie gespielt. Auf Nachfrage erklärte sein Sekretär, sein Herr habe es nicht nötig zu spielen, denn er habe Mittel genug. Und wer eine Gabe, wie Gott sie dem Grafen verliehen, für den eigenen Nutzen statt zum Nutzen seiner Mitmenschen einsetze, der verdiene nicht den Titel des Weisen, denn er handle nicht im Sinne des wahren Christentums. »Das hast du der Journalie trefflich gesteckt«, lobte ich meinen Sekretär, der durch meine Vorhersage der Lotteriezahlen gleichfalls ein hübsches Sümmchen gewonnen hatte. Er lächelte geschmeichelt. Ich habe mir übrigens erlaubt, my Lord, gleich 2 Dutzend Exemplare des Mirror zu erstehen. Meiner Meinung nach verdient dieser Artikel, an den wichtigsten Plätzen der City ausgehängt zu werden. Eine ausgezeichnete Idee. Ich warf Vitelli eine Guinea zu, die er geschickt auffing. Schon bei unserem ersten Aufenthalt in Britanniens Hauptstadt war mir aufgefallen, dass die hiesigen Bürger im Grunde nur 3 Themen haben: Börse, Lotterie und Pferderennen. Aber da ihnen dies auf die Dauer selbst zu langweilig wird, pflegen sie einen besonderen Spleen, den der Nebel, der beständig Londons Straßen und Häuser umhüllt, wohl begünstigt hat: den Okkultismus und die mystische Schwärmerei. Tagsüber sitzen die begüterten Insulaner, Handelsleute, Reeder und Advokaten gähnend in ihren Kontoren und frönen dem schnöden Mammon. Abends verkehren sie in geheimen Gesellschaften und spintisieren über okkulte Mächte und übersinnliche Erscheinungen. Ihr großer Mann ist der unlängst verstorbene Emanuel Swedenborg, ein schwedischer Naturforscher, Theosoph und Seher, der Zwiesprache mit den Engeln und den Geistern der Verstorbenen hielt und den die englischen Freimaurer wie einen Heiligen verehren. Er steht hier so hoch im Kurs wie die Aktien der Ostindien Company. Was der Stockholmer Geisterseher kann, sagte ich mir, das kann ich auch. Und vielleicht noch ein bisschen besser. Es käme nur darauf an, den englischen Spleen, die Okkultgläubigkeit, mit der englischen Spielleidenschaft effektvoll zu kombinieren. So ließ sich denn kurz nach unserer Ankunft folgendes Inserat in die Zeitung setzen: Sie gewinnen todsicher im Zahlenlotto. Nie wiederkehrende einmalige Gelegenheit, mühelos einen Treffer zu erzielen. Hochgestellte Persönlichkeit aus dem Ausland, im Besitz geheimer Kenntnisse der kabbalistischen Wissenschaft, berechnet gegen Honorar die bei der nächsten Ziehung garantiert herauskommenden Gewinnzahlen. Näheres Whitcomb Street 4, 2. Stock. Das Inserat erwies sich als Volltreffer. Die Klienten rannten mir die Türe ein. Vor jeder Ziehung saß ich, meditierend, wie die Pythia vor einer kleinen, mit hebräischen Schriftzeichen und Zahlen bedeckten Pyramide, befragte sodann in Gegenwart der vor Ehrfurcht erstarrten Kunden das kabbalistische Orakel. Die jeweilige Gewinnzahl, die mir die Geister souffliert, schrieb ich auf ein Billett, das sich sogleich versiegelte und dem Kunden mit der strengen Auflage übergab, das Billett nicht zu erbrechen, sondern es direkt am Schalter X der staatlichen Lotterieannahme abzugeben. Nicht lange, und die Kunden verdoppelten, verdreifachten, vervierfachten ihre Einsätze, entsprechend kletterten meine Honorare in die Höhe. Vitellis Mundpropaganda tat ein Übriges dazu. Nicht lange, und unser Domizil wurde zur Wallfahrtsstätte für alle Schuldner und armen Schlucker Londons. »Mein Weib und ich, wir haben kein Obdach überm Kopf, wir frieren. Bitte erbarmen Sie sich, Herr Graf. Ich brauche nur noch eine Restschuldtilgung von 20 Pfund. Gott beschütze Sie, Herr Graf. Können Sie nicht meine beiden Kinder adoptieren, werte Gräfin? Bei Ihnen würden sie gewiss sorgenfrei aufwachsen.« So ging es von morgens bis abends. Der neue Geist der Bürgerlichkeit, Wohltun ohne Gewinn, kam über mich, dank des Einflusses meiner Frau. Wir gaben, was unsere Börse und unser bescheidener Wohlstand nur hergaben. Indes waren wir bald am Rande unserer Nervenkraft und unserer finanziellen Mittel angelangt. Etwas kleinlaut mussten wir uns schließlich eingestehen, dass Wohltätigkeit nicht nur ein hoher Selbst- und Seelengenuss, sondern auch ausgesprochen ruinös sein kann. Um den vielen aufdringlichen Bittstellern zu entkommen, sahen wir uns zuletzt genötigt, das Domizil zu wechseln und in die Suffolk Street umzuziehen. Rat mir, Ju, Alessandro, Dio mio, ich kann mich immer noch nicht an deinen neuen Namen gewöhnen. Was soll ich anziehen heute Abend? Das überlasse ich deinem Geschmack, Liebling. Hauptsache, du verplapperst dich nicht und nennst mich nicht Giuseppe. Aber es macht einen großen Unterschied, Alessandro, sind die Logenbrüder konservativ, dann hänge ich mir vielleicht besser das Rohrgestell um, obschon ich es hasse. Ich brauche ja wohl vor den schottischen Rittern keinen Hofknicks zu machen. Schwärmen Sie dagegen fürs Moderne? Ein tiefer Ausschnitt ist immer modern. Aber Sie sind doch Puritaner. Auch eingefleischte Puritaner sehen gerne ein bisschen Fleisch, selbst wenn sie sich hinterher dafür schämen. Gut, dann werde ich dieses Kleid anziehen. Und was sagst du zu meiner Frisur? Mir ist, als trüge ich den schiefen Turm von Pisa auf dem Kopf. Serafinas Augen funkelten vor Frohsinn und Frivolität, und ich freute mich, dass sie ihren kecken Witz wieder hatte. Unseren ersten London-Aufenthalt hatte sie in unschöner Erinnerung, und es hatte mich einige Überredung gekostet, sie davon zu überzeugen, dass Britanniens Hauptstadt gleichwohl die geeignete Bühne und der Londoner Nebel, der ihr leicht aufs Gemüt schlug, genau das richtige Ambiente für meine Premiere als kabbalistischer Gelehrter und Hellseher war. Sie hatte zum Glück keine Ahnung, was mich das kabbalistische Hellsehwunder, von dem ganz London sprach, gekostet hatte. Hätte sie die auf meinen Namen ausgestellten Schuldscheine gesehen, die sich in einer verschlossenen Schublade meines Sekretärs stapelten, sie hätte nachts kein Auge mehr zugedrückt. Den famosen Ruf, der zweite Swedenborg zu sein, hatte ich mir nämlich teuer erkaufen müssen. Doch diese Investition sollte sich auszahlen. Noch ruhte das in rotem Safianleder eingeschlagene kabbalistisch-arabische Manuskript, auf das Vitelli schon manchen begehrlichen Blick geworfen und das dank seiner Redseligkeit in den Londoner Freimaurerkreisen längst zur Legende geworden, gut verschlossen in meinem Sekretär. Doch bald, vielleicht schon heute Abend, würde ich unter den Logenbrüdern den oder die Käufer finden, die es mir in barem Golde aufwiegen würden. Mit Bedacht hatte mir Altotas geraten, meine Laufbahn als Freimaurer in der Loge der Hoffnung zu beginnen, die zum Zweig der strikten Observanz gehörte und der ebenso mächtigen wie reichen Großloge von England unterstand. Sie stand in der Tradition der schottischen Freimaurerei und betrachtete den heiligen Johannes als ihren Schutzherrn. Daher auch ihre Verehrung für Swedenborg, der seine göttlichen Einflüsterungen und Prophetien über das kommende neue Jerusalem aus der Offenbarung des heiligen Johannes geschöpft. Die schottischen Ritter waren denn auch besonders empfänglich für magisch-mystische Offenbarungen der besonderen Art. Und diese sollten ihnen heute Abend zuteil werden. Doch zunächst musste ich das Aufnahmeritual hinter mich bringen. Ich hatte zur Bedingung gemacht, dass die Loge auch meiner Gattin den Zutritt gewährte. Zwar hatte der Schatzmeister Sir Archibald schwer daran zu kauen gehabt, denn nach den Statuten waren keine Frauen zugelassen. Doch schließlich hatte er meine Bedingung akzeptiert. Als Ausdruck unserer ganz besonderen Wertschätzung ihrer hochmögenden Person und der geheimen Wissenschaft, mit der sie unsere Loge hoffentlich beglücken werden. Als frischgebackener Lehrling tauschte ich nun mit jedem Logenbruder die brüderliche Umarmung oder schüttelte ihm treuherzig die Hand. Dann wurden Serafina und mir die Ehre zuteil, am Tisch des Venerablen Platz zu nehmen. Er stellte mich sogleich seinem Stellvertreter Dr. Reynold vor, einem glattrasierten, mageren und sehnigen Engländer, der im bürgerlichen Leben Staatsanwalt des Königs war. Nachdem der greise Venerable auf mein und meiner Gattin Wohl angestoßen hatte, sagte er: »Herr Graf, Sie wurden uns von bester Seite empfohlen. Wie man hört, sind Sie ein vielgereister Mann.« »Keine bedeutende Stadt des Okzidents und Orients ist mir fremd«, holte ich sogleich aus, denn das britische Understatement lag mir nicht. »Offenbar gehören Sie dem römisch-katholischen Glauben an, Herr Graf«, warf plötzlich die kalte Stimme Dr. Reynolds ein. »Wissen Sie auch, dass die papistische Kirche unsere erbitterte Feindin ist?« Irgendetwas führte dieser Staatsanwalt gegen mich im Schilde. Mein geübtes Ohr kannte solche versteckten Kampfansagen. Jetzt galt es, kaltblütig zu sein. Selbstbewusst entgegnete ich: »Wenn meine Gattin und ich soeben ihrer erlauchten Gesellschaft beitraten, so in der begründeten Hoffnung, sie stehe über den Konfessionen.« Die Brüder klopften zum Zeichen ihrer Zustimmung gegen die Tische. Dr. Reynold lächelte säuerlich. »Gewiss, Die Toleranz ist die Grundlage unserer Loge. Herr Graf, schaltete sich nun wieder der Venerable ein, offenbar bemüht, den peinlichen Missklang vergessen zu machen. Woher haben Sie diese Gabe des Vorhersehens, von der ganz London spricht? Ist sie eine Folge magisch-kabbalistischer Berechnungen? Eine atemlose Stille setzte ein. Es war, als hätten alle im Raum auf diese Frage gewartet. Die andächtigen Mienen nahmen bald den Ausdruck der Ergriffenheit an, als sich den hier Versammelten eine Ahnung von den tiefen Erkenntnissen gab, die mir in der Hohen Schule der arabischen Astrologie zu Medina verliehen worden. Doch wieder war es Dr. Reynold, der die gerade aufgekommene, weihevolle Stimmung verdarb, indem er in spitzem Ton die Frage stellte: »Ihre orientalischen Initiationen in Ehren, Herr Graf, aber kann es nicht sein, dass Sie die Treffer in der Zahlenlotterie einfach dem Zufall verdanken?« Es war, als habe er sauren Essig in den köstlichen Portwein gegossen, der meine Zunge so recht beweglich machte. Warum misstraute er mir? Wusste er etwas über mich und meinen ersten London-Aufenthalt, das mich bloßstellen konnte? Er war immerhin Staatsanwalt des Königs. Vorsichtig setzte ich an: Dem, der in die Kabbala, die Handschrift Gottes, eingedrungen ist, erschließt sich nicht nur die verborgene Regel, nach der in der staatlichen Lotterie die Zahlen gezogen werden, was dem Weisen und Menschenfreund ziemlich gleichgültig ist, ihm erschließen sich auch die tiefsten Geheimnisse der Natur und der uralten hermetischen Texte, die Mysterien der verschollenen ägyptischen Maurerei, das Geheimnis des Magisteriums, der Transmutation der Metalle und der Herstellung der Materia prima. Bei diesen Losungsworten der Verheißung, die ich zelebrierte wie ein Priester, der den Segen über die Gemeinde spricht, flammte allgemeine Begeisterung auf. Die Wangen der Brüder röteten sich, ihre Augen funkelten vor trunkener Erwartung. Ich befahl Vitelli, mir meinen magischen Koffer zu bringen. Ich schloss ihn auf, holte einen Schreibblock und einen Kohlestift heraus und überreichte beides dem königlichen Anwalt. »Ich bitte Sie, Dr. Reynolds, eine x-beliebige Zahl Ihrer Wahl, aus 5 Stellen bestehend, auf diesem Block zu notieren. Und damit Sie auch sicher sein können, dass ich während der folgenden magischen Prozedur keinen Gebrauch von meinen Augen mache, bitte ich, mir eine Binde vor die Augen zu legen. Und dann mögen 4 andere Brüder gleichfalls eine x-beliebige Zahl Ihrer Wahl aus 5 Stellen bestehend unter die erste schreiben.« Schließlich zog ich ein versiegeltes Kuvert aus der Innentasche meines Rocks. »Gestern Nacht ist es mir, nach einer langen magischen Evokation, endlich gelungen, Kontakt zu dem Geiste eines verstorbenen Meisters aufzunehmen, den wir alle hier hoch verehren. Ich empfing von ihm eine Botschaft, die ich in diesem versiegelten Kuvert niedergelegt habe. Darf ich Ihnen, Dr. Reynold, dieses Kuvert zu treuen Händen übergeben? Aber bitte halten Sie es noch verschlossen.« Eine atemlose Stille senkte sich über die Tafel. Die Logenbrüder wagten bei dieser Ankündigung kaum mehr, ihre Trinkschalen zum Munde zu führen. »Und nun bitte ich darum, mir den Block mit den 5 Zahlen wieder zurückzugeben.« »Danke. Darf ich den venerablen Meister bitten, die Summe aus diesen 5 Zahlen zu ziehen, die ja, wie es scheint, einer rein zufälligen Wahl entsprungen sind?« Nachdem ich den Schreibblock an den Venerablen weitergereicht, griff ich abermals in meinen Koffer und holte 8 Bücher heraus. Ich hielt sie der Reihe nach in die Höhe, so dass jedermann die Buchtitel lesen konnte. Von Tisch zu Tisch ging ein erregtes Geflüster. »Wahrhaftig, es sind Swedenborgs Werke!« Mit dramatischer Stimme sagte ich: Bruder Sullivan, bitte wählen Sie nun eines der Bücher des großen Sehers aus. Die Doctrina Novae Hiero Solime de Domino, kam die Antwort. Der venerable Meister möge nun laut diejenige Zahl nennen, die bei der Addition der 5 Zahlen herausgekommen ist. 2.812.389, verkündete der Venerable. Dr. Sullivan, bitte schlagen Sie die Doctrina Novae Hiero Solime de Domino auf Seite 281 auf. Gehen Sie nun auf die 23. Zeile von oben und dann auf das 8. und 9. Wort in dieser Zeile. Welche beiden Wörter finden Sie da? Inzwischen war es so still im Raume geworden, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Fast im Flüstertone sprach Dr. Sullivan die geheiligten Worte aus. Nova Jerusalem, neues Jerusalem. Und nun möge Dr. Reynolds das versiegelte Kuvert öffnen. Wie lautet die Botschaft? Man hörte jetzt nur noch das leise Rascheln von Papier, von zittrigen Händen entfaltet. Nova Jerusalem, kam es tonlos aus seinem Munde. Ich nahm mir die Binde von den Augen. Nun, Dr. Reynolds, glauben Sie noch immer, dass es sich hierbei um lauter Zufälle handelt? Der Staatsanwalt des Königs starrte fassungslos auf das Kuvert in seinen Händen. Die Logenbrüder glotzten mich in stummer Ergriffenheit an, als wollten sie sagen, der da ein Lehrling, von wegen, ein Meister ist das, ein Eingeweihter, ein Prophet, wenn nicht gar einer der unbekannten Oberen. Selbst meine Gattin hielt in stummer Verwunderung die Hand vor den Mund gepresst, als gehe ihr erst jetzt auf, mit welch einem Teufelskerl sie verheiratet war. Auf diesen Moment schien Sir Archibald gewartet zu haben. Er rief, er trompetete, »Brüder und Meister, es dürfte unserer Loge kaum zur Ehre gereichen, einen so begnadeten Kabbalisten und Seher wie Cagliostro als Lehrling aufgenommen zu haben. In Abweichung von unserem Ritual schlage ich vor, ihn unter Umgehung des Gesellengrades noch heute zur Meisterprüfung zuzulassen und ihn sogleich in den 3. Grad zu erheben. 3 times 3, donnerten die Stimmen. Der Bann war gebrochen. Die Logenbrüder hatten ihren Helden. Einem Helden, dem nun eine wahrlich anstrengende Meisterprüfung bevorstand, über die ich, Dio mio, den Mantel des Schweigens breiten möchte. Zwar bestand ich alle mir auferlegten Prüfungen, doch vor lauter Angst fiel mir die Konzentration auf meine Aufgaben grausam schwer. Plötzlich fiel mir nämlich ein, dass ich vergessen hatte, meinen magischen Koffer zu verschließen, bevor mich ein maskierter Gehilfe aus dem Saal führte. Hatte der misstrauische Reynolds sich vielleicht meiner Utensilien bemächtigt und beim Durchblättern der Bücher Swedenborgs entdeckt, dass zwar jedes einen anderen Titel trug, ihr Inhalt jedoch stets derselbe war? Hatte ich doch auf die 8 Exemplare der Doctrina Novae Hiero Solime de Domino nur verschiedene Titel geklebt und dann war da noch der Schreibblock mit den 5 vertauschten Zahlen, die ich zuvor auf der Rückseite des Blocks selbstredend jede in einer anderen Handschrift notiert und die der Venerable dann addiert hatte im festen Glauben, er addiere die originären Zahlen. Doch am Ende der geistigen und körperlichen Tortur, die Meisterprüfung genannt wurde, überreichte man mir huldvoll die Insignien meiner neuen Würde. Schürze, Binde, Stola, Winkelmaß, Zirkel, Kelle und die mit bombastischen Siegeln und Unterschriften versehene Urkunde meines Meistergrades, für die man mir hernach 50 Guineen abknöpfte. Serafina erhielt zum Zeichen ihrer Würde ein violettes Band überreicht mit den eingestickten Worten »Union Silence et Vertu. Einigkeit, Verschwiegenheit und Tugend. Dieses Band, gnädigste Gräfin und Logenschwester, flüsterte ihr Sir Archibald zu, wollen Sie die erste Nacht um einen Ihrer Schenkel gebunden tragen. Um den linken oder den rechten? Fragte ich Serafina, als wir in unserer Kutsche heimwärts fuhren. Aber Alessandro, weißt du übrigens, dass Dr. Reynold, kaum dass du den Logensaal verlassen, seine Pfoten in deinen magischen Koffer stecken wollte? Und? Hat er etwa? Mir trat nachträglich wieder der Schweiß auf die Stirn. Ich habe den Koffer sofort abgeschlossen und den Schlüssel an mich genommen. Oh, cara mia, wenn ich dich nicht hätte. Als sie später aus dem Boudoir kam, mit nichts als dem seidenen Band bekleidet, das um ihren rechten Schenkel geknüpft war, huldigten wir mit Leib und Seele dem freimaurerischen Dreiklang Einigkeit, Verschwiegenheit und Tugend. Trotz unserer glorreichen Aufnahme in die erlauchte Gesellschaft der schottischen Ritter und trotz meiner Blitzbeförderung zum Meister der strikten Observanz war ich leider noch nicht am Ziel meiner Wünsche. Zwar hatte der Schatzmeister Sir Archibald mir gegenüber angedeutet, dass die Loge der schottischen Ritter beabsichtige, mein arabisch-kabbalistisches Geheimmanuskript zu erwerben. Doch die Tage und Wochen vergingen, ohne dass ein Kaufvertrag aufgesetzt wurde. Ich begann unruhig zu werden, denn schon bedrängten mich meine Gläubiger und erinnerten mich ungeduldig an die Zahlungsfristen, nach deren Ablauf ich nur die trübe Aussicht hatte, wieder in King's Bench zu landen. Bald wurde mir der Boden in London zu heiß. Schon war ich entschlossen, unser Möblement zu verkaufen und die Koffer zu packen. Da, endlich, hielt vor unserem Haus in der Suffolk Street ein eleganter Zweispänner, dem der langersehnte Bote Fortunas in Gestalt des Schatzmeisters entstieg. Er begrüßte mich mit den salbungsvollen Worten, »Andere kommen, um zu lernen. Er aber kommt und lehrt uns alle erst die Geheimnisse des Orients, die wahre ägyptische Freimaurerei.« Dann überreichte er mir den Kaufvertrag und, nachdem ich ihm das Geheimmanuskript übergeben, eine Schatulle mit sage und schreibe 3000 Guineen. Ich unterdrückte den Jubelruf, der mir schon auf der Zunge lag, und sagte stattdessen gönnerhaft, »In Wahrheit, Sir Archibald, ist dieses Manuskript, welches das geheime Wissen der größten arabischen Kabbalisten und Alchemisten in sich birgt, unbezahlbar.« Er nickte schuldbewusst. »Das ist uns wohl bewusst, Herr Graf. Da es in Gold sowieso nicht aufzuwiegen ist, mögen Sie uns die Ehre erweisen, den Posten eines Grand Expert, eines Vielerfahrenen, anzunehmen und in unserem Auftrag als Visitator unserer zahlreichen Schwesterlogen den Kontinent zu bereisen. Wären Sie demnächst zu einem Abstecher nach Holland bereit?« »Ich bin es, Sir Archibald«, erwiderte ich gemessen. Die Tage darauf entledigte ich mich all meiner Verbindlichkeiten und zahlte auch meinen verschwiegenen Mitspieler in der staatlichen Lotterieannahmestelle aus, denn es ist wahr, tatsächlich hatte ich keine einzige Gewinnzahl vor der Ziehung der staatlichen Lotterie verkündet. Vielmehr habe ich jedem meiner Klienten einen versiegelten Brief mit irgendeiner Zahl übergeben, den ein jeder bei der Lotterieannahmestelle einreichte, ohne zu wissen, auf welche Zahl er gesetzt hatte. Erst nach der Ziehung beschied jener Beamte, der mein Komplize war, dem glücklichen Spieler, dass er just auf die Gewinnzahl gesetzt, die ich vorausgesagt hatte, und zahlte ihm den Lotteriegewinn aus. Diesen hatte ich jedoch zuvor selbst eingezahlt. Jedermann glaubte jedoch steif und fest an meine Vorsehungen. Eben weil man daran glauben wollte, ich hätte alle Gewinnzahlen schon vor der Ziehung verkündet. Kopfschüttelnd hielt Selada in seiner Lektüre inne. so verblüfft er über Cagliostros Londoner Hellseewunder gewesen, so verblüfft war er nun über dessen simple Erklärung. Seine Ernüchterung ging einher mit einem schmerzlichen Gefühl der Enttäuschung. Hatte er doch, wie die meisten seiner Kollegen geglaubt, nur mit Hilfe schwarzmagischer Künste ließe sich ein solches Vorhersagewunder bewerkstelligen. Da entpuppt sich dieser Hexenmeister namens Cagliostro doch als ein gewöhnlicher, wenngleich ausgefuchster Betrüger und Psycholog, der sich gar noch ein Vergnügen daraus machte, sein genasführtes Publikum posthum aufzuklären. Skandal! Der Kardinal kam sich nicht nur ausgelacht und lächerlich vor, es war ihm, als habe man ihn plötzlich seines liebsten Feindes beraubt. Mit einem Anflug von Nostalgie gedachte er der guten alten Zeiten, da es noch echte Hexenmeister und Schwarzkünstler gegeben, die dem Teufel ihre Seelen verschrieben und die man ohne Skrupel hatte verbrennen können. Verbittert nahm er die Lektüre wieder auf. Neben meinen freimaurerischen Tätigkeiten konnte ich mich in Holland nun meiner eigentlichen Berufung widmen, der Heilkunst. Kaum hatte sich in Den Haag die Kunde verbreitet, dass ein Arzt aus dem Morgenlande, der seine Heilmittel gratis verteilt, im Hotel abgestiegen war, kamen von aller Orten die Kranken angepilgert. Ich gab die Ordre aus, dass der Einlass sich nicht nach dem Rang und Stand des Patienten, sondern allein nach der Reihenfolge ihres Ankommens zu richten habe. Denn vor dem Gewissen des Arztes seien alle Menschen gleich. Diese Parole machte bald die Runde und vermehrte meine Popularität beim gemeinen Volke ebenso, wie sie manche Leute von Stand verbitterte, welche nun ebenso warten mussten wie der gemeine Ackersmann oder Müller. Natürlich konnte ich nicht alle Patienten behandeln, zumal ich kein approbierter Medikus war. Mit dem Skalpell zu heilen, überließ ich getrost den Chirurgen. Die Zahn- und Bruchleidenden, die Stelzfüße und Invaliden, die am Gallen- und Nierenstein, am grauen oder grünen Star leidenden, schickte ich denn auch gleich wieder weg. Unter den übrig gebliebenen Patienten wählte ich mit sicherem Blick diejenigen aus, bei denen meine Behandlungsmethoden Erfolg versprachen. Die meisten Salben, Pulver, Tinkturen und Tropfen präparierte und mischte ich selbst in der kleinen, fahrbaren Apotheke. Wenn ich jedoch den Apotheker bemühen musste, bezahlte ich den mittellosen Patienten das Rezept. Die ganz armen Patienten, die sichtlich an schlechter Kost, mangelhafter Ernährung oder Hunger litten, ließ ich auf meine Kosten bewirten. Für manche war dies schon die halbe Heilung. Von Dottore Ambrosius hatte ich gelernt, dass die richtige Diagnose das A und O jeder Kur ist. Darum verwandte ich viel Zeit und Sorgfalt auf das Gespräch mit den Kranken. Schon dies unterschied meine Vorgehensweise von der Praxis der meisten Medici. Eingehend befragte ich die Patienten nach ihren Symptomen, wann und unter welchen Umständen diese das erste Mal aufgetreten, nach ihrer Ernährung und ihren persönlichen Lebensumständen, welche Ängste und Sorgen sie plagten, aber auch nach ihren geheimen Lastern und Süchten, die ich oftmals aus ihren Gesichtszügen las. Mit welchen bald simplen und drastischen, bald raffinierten und gewitzten Mitteln ich meine Wunderkuren vollbrachte, mögen einige Beispiele aus meiner Den Haager Praxis demonstrieren. Eines Tages rollte eine Diligence heran. Hinter geblümten Gardinen kam ein hochfrisierter Frauenkopf schüchtern zum Vorschein. Ich kam gerade mit diversen Medizinen aus dem Medikamentenwagen. Artig öffnete ich den Wagenverschlag. »Oh, Monsieur le Comte«, hauchte die Schöne. Und sogleich begann das Fräulein überstürzend ihr eigenes Lamento, als sie die vielen Kranken ihre Kutsche umringen sah. »Mon cher ami, meine Distorsion ist grenzenlos, bin in voller Toilette, selbst in der Kutsche auf dem Bett geblieben.« »Hm, drücken denn besondere Schmerzlichkeiten?« fragte ich durch die große Lorgnette. »Menno, nur Müdigkeit. Faiblesse, sobald ich mich nur ein wenig erhebe. Ich setze meine ganze Hoffnung auf eure Kunst, von der ich so viel Wunderbares gehört.« »Seit wann leiden Sie denn an dieser Schwäche?« seit dem Schrecken böser Kindsgeburt vor 8 Monaten. »Maledetto«, wandte ich mich an das gaffende, kranke Fußvolk. »Die Damen von Stand sollten nicht nur das Säugen, sondern auch das Gebären den Ammen überlassen.« Schallendes Gelächter, mit Husten vermischt, umwogte die vornehme Kutsche. Ich versprach ihr, sie noch heute vollständig zu heilen, nur müsse sie so lange warten, bis sie an die Reihe käme. Als ich zurück im Behandlungszimmer war, sagte ich zu Serafina, welche die Szene verfolgt hatte, »Sie ist eine kapriziöse, eine durch Nervenschock eingebildete Kranke. Geh rasch mit einem Weidekorb zum Stadtgraben und...« Den Rest flüsterte ich ihr ins Ohr. Serafina tat sogleich, was ich ihr aufgetragen, und kam schon bald mit dem gefüllten Korb wieder zurück. Inzwischen hatte sich das kapriziöse Fräulein in gebeugter Haltung an der Hand ihrer Zofe ins Behandlungszimmer geschleppt. Serafina stellte den chinesischen Paravent vor die Liege und half ihr beim Entkleiden. Gemeinsam mit ihrer Zofe geleitete sie die hilflos Wimmernde dann vorsichtig Schritt für Schritt an den Weidekorb, den ich hinter der Tür abgestellt hatte. »Racke hoch!« befahl ich und zog den Degen blank. Und die völlig Überraschte sank mit rundem Gesäß in den offenen Korb voller Brennnesseln. Die Wirkung war exorbitant. Mit einem einzigen Hopser sprang sie steil hoch. Vor Schreck und Scham brachte sie kein Wort über die Lippen, hielt sich mit beiden Händen und schmerzverzerrtem Gesicht ihren Kühl. Endlich verzog sie das Mäulchen zu einem halb gequälten, halb seligen Lächeln. »Mon Dieu! So rabiat die Kur! Mein Kühl feuert grässlich. Doch ihr habt mich dem Leben wiedergegeben, schrecklicher Hexenmeister!« Wenig später hüpfte die Dame munter wie eine junge Maid in die Kutsche, aus der sie noch eben wie eine lendenlahme Greisin gestiegen war. Aus dem Fenster reichte sie mir einen Beutel mit Dukaten, dem noch etliche Kusshände folgten. In den Schenken aber gab es an diesem Tag kein anderes Thema als diese wundersame Blitzgenesung. Eines Morgens kam eine Mutter in der Tracht einer holländischen Bäuerin mit ihrer 16-jährigen Tochter in unsere Praxe. Das Mädchen war eigentlich bildschön, doch waren ihr ganzes Gesicht, ihre Brust, ihre Arme und Beine von hässlichen roten Pusteln übersät. Während der Konsultation erzählte mir die Mutter, ihre Tochter sei seit 2 Jahren verlobt und wolle demnächst heiraten. Ob ich kein Mittel wüsste, den juckenden Ausschlag, der das Gesicht und den Körper der Braut so entstelle, zu kurieren. Ich fragte das Mädchen, wann denn dieser Ausschlag sich das erste Mal gezeigt habe. »Eine Woche«, antwortete an seiner Stadt die Mutter, »nachdem es den Tugendpreis ihres Heimatdorfes bekommen. Dieser werde einmal im Jahr den 3 schönsten und tugendhaftesten Jungfern des Dorfes verliehen.« Ich bat die Mutter, sich für eine Weile in das Wartezimmer zu begeben. Ich wolle mit ihrer Tochter unter 4 Augen reden. In väterlichem Tone fragte ich sie dann, ob sie ihren künftigen denn auch wirklich zum Mann haben wolle. »Sie liebe ihn sehr und wolle keinen anderen zum Mann«, bekräftigte sie. Plötzlich aber brach sie in Schluchzen aus und stammelte, »Nur bin ich keine Jungfer mehr.« Unter Tränen erzählte sie mir, dass sie vor einem Jahr etwas mit einem jungen Burschen gehabt, dem sie sich in einer schwachen Stunde hingegeben. Jetzt habe sie Angst, dass ihr Bräutigam spätestens in der Brautnacht merken werde, dass sie nicht mehr unschuldig sei und dass er sie dann verstoßen werde. Die Sache war für mich klar. Sie kam sich selbst wie ein gefallenes Mädchen, obendrein wie eine Heuchlerin vor, da sie doch den Tugendpreis erhalten, und nun bestrafte sie sich selbst dafür durch ein Exzem. Ich wandte mich wieder dem Mädchen zu und sagte begütigend, dass sie ihren Bräutigam ja liebe und nur darauf käme es an. Von ihrem Fehltritt brauche dieser ja nichts zu erfahren. Ich würde ihr außer der Hautsalbe ein Mittel für die Brautnacht verordnen, das sie wie eine Jungfer aussehen lasse. Das besagte Mittel war ein bewährtes Hausmittel, das die Kräuterhexen von Palermo gefallenen Mädchen vor ihrer Hochzeit zu verabreichen pflegten. Es bestand aus einem Wachskügelchen, das sich mit Schweineblut füllte und das sich die Braut vor der Brautnacht in die Vagina schieben musste. Dass die holländische Schöne nicht nur ihren juckenden Ausschlag fristgerecht losgeworden, sondern auch ihre Defloration ohne Malheur überstanden hatte, bewies die Fuhre mit mehreren Ballen holländischen Käses, die wenige Tage nach ihrer Hochzeit abgeladen wurden, nebst dem überschwänglichen Dankesbrief der Mutter. Mein wichtigster Verbündeter als Arzt ist gerade jene besondere Kraft der Seele, welche die herkömmliche Medizin so gerne verteufelt, nämlich die menschliche Einbildungskraft. Sie sollte der wichtigste Hebel meiner Kuren werden. Eines Tages kam ein etwa 50-jähriger Notar in meine Praxe, der sehr hohläugig und abgehärmt aussah und dessen rechter Arm in Intervallen immer wieder zu zittern begann. Er könne kaum mehr den Gänsekiel führen, klagte er, da seine Hand so zittere. Auch leide er seit Monaten an schweren Schlafstörungen. Oft schlafe er nachts nur 3-4 Stunden. Der Grund für seine Schlaflosigkeit war rasch gefunden. Vor einem Jahr hatte ihn seine sehr viel jüngere Frau verlassen und sich mit einem holländischen Kapitän davongemacht. Doch was hatte das Zittern seines Armes damit zu tun? Ich konnte mir das rätselhafte Symptom zunächst nicht erklären. Nach einer längeren Befragung schälte sich heraus, dass der Notar seine junge und schöne Frau zwar abgöttisch liebte und nichts sehnlicher wünschte, als dass sie zu ihm zurückkehre, zugleich aber das unterschwellige Bedürfnis hatte, sie für ihren Verrat zu bestrafen. Er will die geliebte Frau festhalten und gleichzeitig zuschlagen. Diese beiden gegensätzlichen Impulse erzeugen einen Krampf in den Muskeln und machen seinen Arm zittern, erklärte ich Serafina. Er muss lernen, die Frau loszulassen und gleichzeitig seine Wut herauszulassen, so schwer dies dem eingefleischten Calvinisten auch werden mag. Erstaunt fragte mich meine Gattin, wie ich nur immer zu meinen trefflichen Diagnosen gelange. Ich antwortete mit einem Merksatz meines verehrten medizinischen Mentors, Dottore Ambrosius. Jede Krankheit hat einen verborgenen Sinn. Nur wenn man den Sinn des Symptoms erkannt hat, findet man auch den Schlüssel für die Kur. Es wurde eine recht beschwerliche Kur, bei der ich mich verschiedener Methoden und Listen bediente. Zum einen provozierte ich den Notar, wenn dieser wieder sein altes Lamento anhub und den Verlust seines Engels in den wehleidigsten Tönen beklagte. Ein Engel sei sie gewiss nicht, beschied ich ihm barsch, sondern ein treuloses und undankbares Weib. Zum anderen erlegte ich ihm gewisse Übungen auf, die ihn das Loslassen lehrten. Eine davon war folgende. Ich öffnete das Fenster und befahl ihm, auf einem Schemel Platz zu nehmen und die Augen zu schließen. Nun solle er sich vorstellen, dieser Raum sei angefüllt mit diversen Gegenständen und Möbeln seiner Frau, und dann solle er jeden dieser Gegenstände im Geiste aus dem Fenster werfen, bis der Raum kahl und leer geworden sei. Ich gab ihm auf, diese Übung 3-mal täglich zu wiederholen. In 2 Wochen solle er wiederkommen und ein Bildnis seiner Frau mitbringen. Als er wieder in die Praxe kam, sah er schon besser aus als in den Wochen davor. Das Zittern seines Armes hatte merklich nachgelassen. Das Bildnis seiner Frau, einen gerahmten Kupferstich, hatte er mitgebracht. Ich ließ sogleich aus der Hotelküche eine Schüssel mit Suppe kommen. Dann nahm ich das Bildnis der Frau ohne jede Pietät aus dem Rahmen, übergab es dem Notar und befahl ihm, es in kleine Stücke zu zerreißen. Zögerlich und unter Tränen begann er, das Bild seines Engels langsam in Stücke zu reißen. Während er die abgerissenen Teile noch einmal in kleinere Fetzen zerriss, wurden seine Bewegungen immer heftiger und seine Miene immer zorniger. Als schließlich alle Fetzen am Boden lagen, trampelte und stampfte er auf ihnen herum wie ein tollwütiges Kind und schrie: »Du verdammtes Miststück, hast es nicht anders verdient!« Mit Mühe konnte ich ob dieser tragikomischen Szene meine ernste Miene bewahren und mir das Lachen verkneifen. Ich sammelte die Fetzen des Bildes wieder auf und streute sie in die Suppenterrine, als handle es sich um frische Petersilie oder Salatblätter. »Und jetzt löffle er die Suppe aus, die er sich selber eingebrockt«, befahl ich dem Notar. Entgeistert starrte er erst in die Terrine, dann auf den Arzt, der so Haarsträubendes von ihm verlangte. Widerstrebend setzte er sich an den Tisch, tauchte den Löffel in die Suppe und rührte unschlüssig darin herum. »Nun, was zögert er denn? Die Göttin Artemis hat sogar die Asche ihres Geliebten getrunken, um ganz mit ihm vereint zu sein.« Mit zittriger Hand führte der Patient schließlich den Löffel samt den oben aufschwimmenden Fetzen zum Munde und schluckte die bittere Medizin. Nachdem er unter wiederholtem Aufstoßen die ganze Suppe ausgelöffelt, erklärte ich befriedigt, nun hat er das Miststück endlich verdaut. Seine Nerven werden es ihm danken. Ich bin gewiss, ab heute braucht er kein Schlafmittel mehr und schon bald wird er den Gänsekiel wieder so ruhig führen wie früher. 2 Monate später kam aus Brüssel ein Dankesbrief in gestochenen Lettern. Seit er die Suppe ausgelöffelt, schrieb der Notar, schlafe er wieder leidlich und seit kurzem zittere auch seine Hand nicht mehr. Meine erfolgreichen Kuren und die Gratisbehandlung der armen Patienten machten mich binnen weniger Monate zum berühmtesten Arzte Den Haags, wenn nicht der Niederlande. Der Erfolg meiner Kuren bewirkte, dass immer mehr holländische Freimaurer begehrten, unter ihnen auch solch erlauchte Herren wie der Herzog von Braunschweig, in die höheren Mysterien der ägyptischen Loge eingeweiht zu werden. Immer wieder haben sich meine Zeitgenossen darüber gewundert, dass meinem ägyptischen Orden just im christlichen Abendland, besonders in Frankreich, dem Lande der Enzyklopädisten und Aufklärungsphilosophen, ein solch stupender Erfolg beschieden war. Wie konnte dieser Heide Cagliostro mit seiner Knoblauchtinktur von Freimaurerei, Magie und Religion, wie ein erboster deutscher Aufklärer schrieb, so viele brave Christenmenschen in seinen Bann ziehen? Auch und gerade Personen von Stand und Bildung, ja, selbst hohe Kleriker und Kirchenfürsten. Nun, die Aufklärung hat der Menschheit zweifellos viele Fortschritte gebracht, sie von den Fesseln religiöser und ständischer Vorurteile befreit und sie zum selbstbewussten Gebrauch ihrer Vernunft ermuntert. Aber gleichzeitig hat sie unser Dasein entzaubert, ihm den Flair des Geheimnisses genommen. Sie musste daher ihr schieres Gegenteil auf den Plan rufen, den aus der Langeweile und Routine des Alltags geborenen Drang zum Nicht-Alltäglichen und Außergewöhnlichen, zum Fantastischen und Mystischen, zur Schwarmgeisterei und zum Wunder. Nun, ich tat meinen Zeitgenossen den Gefallen, indem ich sie das Wunder schauen ließ, und sie dankten es mir. Der Mensch lebt eben nicht vom trockenen Brot der Vernunft allein. Schon auf Malta war mir die Idee gekommen, einen eigenen Orden zu gründen, der die Weisheit des Orients und die älteste Quelle der mystischen Offenbarungen mit der christlichen Religion verband und der den Mitgliedern aller Konfessionen und Glaubensrichtungen offenstehen sollte. Zugleich sollte sein Ritus so einzig in seiner Art sein, dass ich die Konkurrenz der zahllosen anderen Freimaurerlogen, die wie die Pilze aus dem Boden schossen, nicht mehr zu fürchten brauchte. Nun, da ich den ehrfurchtheischenden Titel eines Grand Expert und Großmeisters der Freimaurerei führen durfte, konnte ich diese Idee endlich ins Werk setzen. Dass es sich hierbei auch um eine geniale Geschäftsidee handelte, die sich mir bei Zeiten vergoldete, darüber mag sich moralisch entrüsten, wer will. Jedenfalls wäre ich ohne die Einnahmen aus der ägyptischen Loge niemals imstande gewesen, in verschiedenen Städten Europas Volkskrankenhäuser zu errichten und, nach Art der alten Rosenkreuzer, die Armen und Mittellosen umsonst zu behandeln und zu kurieren. Bereits in Holland wollten etliche vornehme Damen nicht länger hinter ihren Männern zurückstehen, also beschloss ich, eine Adoptionsloge für Frauen zu eröffnen, denn diese waren bislang von den Logen ausgeschlossen. Eine Damenloge! Das war nicht nur eine heilsame Herausforderung für die zeitgenössische Freimaurerei und ewige Männerbündelei, sie würde mir und meinem Orden auch eine riesige, neue Klientel eröffnen. Freilich, Weisheit sollte nicht billig zu haben sein, sonst ist sie nichts wert. 100 Gulden pro Kandidatin für Aufnahme, Einkleidung, Logendiplom und Festtafel. Dazu ein Fonds für wohltätige Zwecke. Die betreffenden Damen gehören ja nicht gerade zu den Ärmsten ihres Geschlechts. Nur müssten sie auch von einer Großmeisterin initiiert werden, sonst wäre es ja keine Damenloge. Ich bin gewiss, Carissima Mia, du würdest eine ungemein liebreizende und würdige Großmeisterin abgeben und wärst obendrein die erste Frau auf dem Meisterstuhle, gleichsam eine zweite Königin von Saba. Als sie verbissen zauderte, stellte ich ihr das Schwinden unserer finanziellen Reserven drohend vor Augen. Nur mit Hilfe der Logeneinnahmen seien wir imstande, unser wohltätiges Werk an der kranken und leidenden Menschheit fortzusetzen. Letztlich sei ja die ägyptische Loge nur Mittel zu einem guten und edlen Endzweck. Das überzeugte sie. Sogleich begannen wir mit den Proben. Es war ein hartes Stück Arbeit, musste doch all ihren Worten, Gesten und Handlungen eine zeremoniöse Feierlichkeit anhaften, die ihrem Wesen im Grunde zuwider war. Während einer feierlichen Zeremonie in der Loge L'Indissoluble im März 1778 nahm sie schließlich aus meiner Hand das Meisterinnendiplom entgegen und durfte fortan den illustren Titel Gräfin Serafina, Großmeisterin des ägyptischen Ordens, führen. Für die Eröffnung der neuen Loge mietete ich ein großes und prächtiges Haus mit einem Lustgarten am Rande Den Haags. Der Beginn der Soiree war für 11 Uhr abends bestimmt. Um ihre Standhaftigkeit unter Beweis zu stellen, mussten die Damen, so sah es unser Ritual vor, ihre Verehrer, die wir voller Absicht im Lustgarten hatten warten lassen, mit brüsken Worten zurückweisen. Danach begann das Zeremoniell der Aufnahme und Reinigung. Serafina erklärte den eingeräucherten und halb benebelten Damen: »Im Namen unseres Gründers und Großmeisters, der seine Gewalt vom Großkofter empfing, dass sie sich nun wieder im Zustand der physischen und moralischen Reinheit befänden.« Diese salbungsvolle Versicherung wurde allenthalben mit dankbarem Lächeln und befreitem Aufseufzen quittiert. Die Damen schienen sehr erleichtert zu sein, dass die Sünden ihres Lebenswandels nunmehr getilgt waren, ohne dass sie dafür lästige Beichtrituale und Bußen auf sich nehmen mussten. Nachdem alle Schwestern den Kuss der Freundschaft empfangen, wurde es dunkler im Saal. Unter heftigen Paukenschlägen wurde vor dem Tableau, das den Tempel Salomonis symbolisiert, der Vorhang hochgezogen. Alle Köpfe fuhren herum, alles starrte in maßloser Verwunderung und heiligem Schrecken auf die biblisch anmutende Erscheinung zwischen den Säulen. In einem wallenden, weißen Gewande, das Haar mit Weinlaub bekränzt, in der Hand eine Schlange von beträchtlicher Länge stand, vielmehr schwebte, der Großmeister höchst selbst, wohl 2 Fuß über dem Boden. In stummer Ergriffenheit glotzten die Damen. Ihr Verstand konnte nicht fassen, was ihr Auge da schaute. Das Wunder der Levitation, von dem so viele biblische und heiligen Legenden berichten, hier ward es vollbracht. Kaum wagten sie sich zu rühren, geschweige denn zu sprechen. Erst nach einer Weile flüsterte mit verzückter Miene die eine und die andere: Er ist es, der Großmeister, der Prophet. Die Eröffnung der ersten ägyptischen Damenloge, wir nannten sie Isis, war tagelang Stadtgespräch und das Dauerthema in den Den Haager Salons, umso mehr, als hier, wie es sich in Windeseile herumgesprochen, die Tyrannei der Männer angeprangert wurde. Für die verschlafenen holländischen Patriarchen eine Provokation und Sensation sondergleichen. Die Gazetten verstärkten noch das Echo. Auch wurde allerorten darüber gerätselt, wie Cagliostro das Wunder der Levitation vollbracht. Nur meine Frau, sie hatte ihre Rolle wirklich fabelhaft gespielt, brauchte nicht lange zu rätseln. Infolge eines Malheurs, das mir am Abend vor der Eröffnung passiert, als wir mit unseren Gehilfinnen im leeren Logensaal noch einmal den Ablauf der Soiree probten. Als der Vorhang vor dem Tempelfries aufgezogen wurde, um mit dem schwebenden Meister das Finale einzuleiten, fiel mein einer Schuh auf den Boden. Dio mio, dein einer Schuh ist ja leer. Und du stehst wie ein Storch auf einem Bein. Während ich den rechten Fuß anhob, stand mein linker Fuß, durch mein langes Gewand gut kaschiert, fest auf dem Boden der Tatsachen. Der leere linke Schuh aber war mit dem rechten durch eine Spange derart verklammert, dass er beim Heben des rechten Beines mit in die Höhe gezogen wurde. Da mein Gewand bis an die Fersen reichte, sah man auch nicht, dass im linken Schuh weder Fuß noch Bein steckte, so dass die Illusion entstand, der Meister schwebe über dem Boden. So einfach der Trick, so fulminant war seine Wirkung. Der Erfolg der ägyptischen Loge kam nicht nur unserem Haushalt zustatten, er beflügelte auch die Wohltätigkeit. Bereits in der dritten Logensitzung wurde ein Fonds zu wohltätigen Zwecken aufgelegt. Ein ansehnlicher Posten war auf Serafinas ausdrücklichen Wunsch dazu bestimmt, minderjährige Dirnen von ihren Kupplerinnen loszukaufen. Diesen Vorsatz hatte Serafina gefasst, als sie seinerzeit in Paris mit lauter Dirnen eingesperrt war. So war denn auch die bittere Erfahrung von Sainte-Pélagie noch zu etwas gut gewesen. Meine Mission in Den Haag war bald erfüllt. So zogen wir denn weiter nach Brüssel, wo wir nur kurze Zeit verweilten. Dann wandten wir uns ostwärts, denn auch die deutschen und kurländischen, die polnischen und russischen Brüder und Schwestern warteten darauf, vom Grand Orient und Großsiegelbewahrer geheimen Wissens erleuchtet zu werden. Zelada seufzte. All das hatte er doch bereits in anderer Version gelesen. Er blätterte die Dokumente durch und nahm dann ein Verhörprotokoll zur Hand. Inquisite hat wiederholt beteuert, Hauptzweck seines ägyptischen Ordens sei es gewesen, die Logenbrüder und Schwestern zu höherer sittlicher Vollkommenheit zu führen und in ihnen den Geist der Wohltätigkeit und der christlichen Nächstenliebe zu wecken. Wohltätigkeit oder Tod? Stand in goldenen Lettern über dem Portal meiner Logen. Dann wollen wir einmal hören, worin diese sittliche Vollkommenheit bestand. Ich zitiere den Bericht eines Augenzeugen, der bei den ägyptischen Mysterienspielen in der Pariser Adoptionsloge Isis anwesend war. Die Rolle der Oberpriesterin wurde bekanntlich von Madame Cagliostro gegeben. Nachdem die Oberpriesterin alle Damen der Reihe nach mit dem Kusse der Freundschaft bedacht hatte, befahl sie, die profane Kleidung wieder anzulegen. Nach und nach ward es wieder hell im Tempel, und nach einigen Augenblicken feierlicher Stille ertönte ein Krachen, als wenn die Decke einfallen wollte. Sie kam auch wirklich beinahe ganz herab, und in ihrer Mitte befand sich eine kostbar garnierte Tafel. Die Damen nahmen alle Platz daran. Hierauf erschienen 36 Geniusse der Wahrheit in Atlas gekleidet, mit einer Larve vor dem Gesicht. In der Mitte der Mahlzeit gab ihnen die Oberpriesterin ein Zeichen, die Larve abzunehmen, und jede Dame erkannte ihren Liebhaber. Die Geniusse setzten sich nun auch zur Tafel. Wohl 20-mal sprengte der Champagner den Stöpsel an die Decke. Die Munterkeit nahm zu. Man machte Schwenke. Feine Zoten folgten nach. Liebestrunkenheit blinzelte aus allen Augen. Unschuldige Freiheiten wurden gestattet. Die Toilette kommt in Unordnung. Die schon in Wallung gesetzten Körper verlangen einen Tanz. Man begibt sich in die Nebenzimmer, weil man sich viel zu sagen hat. Amor kehrt wieder und schwingt seine Fackel. Man vergisst Eid, Genius der Wahrheit, Unrecht der Männer, und eine Dame nach der anderen sinkt in die Arme ihres Geliebten. Währenddessen sucht man vergebens nach der Oberpriesterin, die schon eine gute Weile mit einem der Geniusse verschwunden ist. Sie kommt zurück, und ihre Frisur ist übel zugerichtet. »Es ist nicht mehr Zeit, sich zurückzuhalten«, spricht sie. »Dieser Tempel ist dem Vergnügen geweiht. Dieser Gottheit werdet ihr darin opfern. Aber denkt daran, dass wiederholtem Genusse die Hülle des Geheimnisses nötig ist, dass kein Glück sich ohne Verborgenheit denken lässt, dass die Publizität das Grab des Vergnügens ist. Und damit wir nun alle durch gleichen Eid und Interesse gebunden sein mögen, wollen wir diese erste Sitzung durch einen Actus beschließen, welcher der heiligste, der unschuldigste ist, den man nur denken kann. Die darauffolgenden Tage sprach man zwar nicht von dem, was bei den ägyptischen Mysterien vorgegangen war, allein der Enthusiasmus für Cagliostro stieg auf eine Höhe, die man in Paris selbst bewundern musste. Nun, was sagt er zu diesem Tableau der sittlichen Vollkommenheit? Es ist von A bis Z erlogen. Ein übles Machwerk des Pariser Gossenjournalismus. Bei dem Verfasser handelt es sich aber nicht um irgendeinen Pariser Gossenjournalisten, sondern um keinen geringeren als den Marquis de Lumet. Der Marquis de Lumet ist ein geschworener Feind meiner Person und war niemals Mitglied der ägyptischen Loge. Er hatte folglich gar keinen Zugang zu ihr, geschweige denn zur Frauenloge Isis. Es ist auch durch andere Zeugnisse erwiesen, dass die ägyptische Loge nur ein Deckname für Unzucht, lesbische Lustbarkeiten und gemeinschaftliche Orgien war. Seit wann gelten Pamphlete und bloße Gossengerüchte als Zeugnisse? Was aber den Marquis de Lumet betrifft, er ist in ganz Paris als Lebemann und Wollüstling bekannt. Was er meiner Frau hier in den Mund gelegt, ist nichts anderes als das Produkt seiner eigenen ausschweifenden und schmutzigen Fantasie.